Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben heute unseren Podcaster-Podcast, einen Spelunkencast. Redaktionell, wie sich das gehört, vollkommen ungeplant. Und wir werden jetzt sehen, was auf uns zukommt. Und anwesend ist der, sagt's doch mal eben so ein bisschen alphabetisch. Der Stefan, auch bekannt als EBCC. Hallo. Das muss ich ja gleich mal kommentieren, das klingt immer so geil. Stefan AKEBCC finde ich immer total gut. Ja. Und der Holarius. Holger AKA Holarius. Ja, ich bin auch da. Dann bleiben wir doch beim Schema. Daniel AKA Kaimi. Vaku, hört doch auf den Allerweltsnamen, Andrea. Naja, und auch bekannt als der Extra-Tobi ist auch dabei. Jetzt kann das aber passieren, dass noch jemand dazukommt oder wieder verschwindet aus dem Team. Wir haben es ja leider noch nie geschafft, das mal komplett vollständig zu machen. Aber gut, wir geben ja unser Bestes. Und ich habe so eine Vermutung. Was für ein Thema schießt euch denn als erstes in den Kopf? Das traut sich keiner zu sagen. Ich könnte das Letzte nehmen, was ich gerade so von Piraten mitbekommen habe. Ja, nimm lieber das, bevor einer das Thema. Okay, dann nehme ich das Thema, Lauer zieht den Kinski und verpisst sich vom Podium. Ich habe nur vorhin den Tweet gesehen. Erzähl mal, was ist da gewesen? Ich habe es leider nicht selbst gesehen. Das müssen wir auf jeden Fall in die Shownotes reinnehmen. Es muss lustig gewesen sein. Ich habe nur die Tweets gesehen, aber nicht das Video. Erzähl mal. Ja, lustig ist relativ. Also ich habe auch nur irgendwie mal so durch meine Timeline rollte dieses Video durch. Ja, also ist wohl von einem SPD-Menschen aus dem Abgeordnetenhaus, wurde ihm wohl vorgeworfen, dass die Piraten ja inhaltlich nichts machen. Und dann, mochte er nicht mehr und meinte, er braucht sich nicht beleidigen lassen, hat an dem Sonntag was Besseres zu tun, ist abgedampft. Was für ein Podium war das? Was ist das für eine Konferenz? PC irgendwas? Ah, PC 12. Da habe ich mich auch gefragt, was das heute eigentlich ist. Ja, was mit Internet, glaube ich. Ja, der Herr Altmaier muss wohl auch da gewesen sein. Er hat irgendwas dazu geschrieben. Es war auf jeden Fall halt irgendwie in Berlin und ja, Lauer auf dem Podium und der SPD-Mann, wo sie immer den Namen rufen. Egal. Ich finde auf jeden Fall, das ist in Ordnung. Das sollte jeder mal machen. Das ist das Politcamp 12, Konferenz für Netzpolitik und Medienpolitik. Ah, wunderbar. Nee, ich finde, das sollte jeder mal machen. Also sollten wir öfter mal ziehen, so ein Kinski. Vor allen Dingen auch mal in den Talkshows. Ich finde, wenn so ein Urbach oder ein Lauer oder so mal einfach mal rausgeht, wenn der Lanz blöde Fragen stellt, ich fände das toll. Ja, ich finde das grundsätzlich auch eine gute Sache. Kommt halt immer, also man muss darauf achten, dass man das nicht im falschen Moment macht. Und ich kenne jetzt die genaue Vorgeschichte von heute leider nicht. Man könnte sich aber auch fragen, warum man überhaupt erst in so eine Talkshow geht. Ja gut, wenn man von Anfang an dann vorhat, einen Kinski zu machen, ist das ja in Ordnung. Das reicht ja als Intention, dahin zu gehen, oder? Dann ja. Ah, fängt schon gut an, wir sind böse. Aber sag mal eben, der Lanz, was, also ich habe nur die letzten Lanze gesehen und davon auch bei weitem nicht alle. Was hat der eigentlich so Schlimmes überhaupt getan, dass er so piratenunbeliebt ist? Also abgesehen davon, dass du die Britta mal reinholen könntest. Also ich finde, Lanz ist halt, ja, das ist halt Boulevard. Das ist halt klassischer Boulevard. Da ist nicht viel Substanz hinter. Und diese Sendungen sind halt meiner Meinung nach irgendwie so bunt gemischt, dass es irgendwie nie zu einer sinnvollen Talkrunde kommt. Also irgendwie, dann versucht man da irgendwie auf Politik zu machen, weil man hat ja einen Piraten da und dann versucht der Lanz auch noch ganz, ganz kritisch nachzufragen, aber meistens funktioniert das überhaupt nicht. Guten Abend. Hi. Hallo Britta. Ich sag jetzt nicht guten Abend, das wäre albern. Dann musst du aber auch erklären, warum. Weil er sie nicht mag. Ja. Naja gut, wenn man verheiratet ist, sich schon am Tag durchaus mehrfach gesehen hat, ist das guten Abend dann in einem Podcast ein bisschen merkwürdig. Wir begrüßen uns doch auch über Twitter am Morgen. Wie lange seid ihr denn verheiratet, dass ihr euch noch jeden Tag sehen wollt? Ja, da sagt jetzt lieber nichts zu. Seit 2008. Ja, und dazu sagt jetzt sonst keiner was. Wir sind alle am Rechnen. Moment. Ich sag mal Respekt. Ja, hab noch ein Jahr Vorsprung. Verflixte siebte Jahr kommt ja noch. Das überspringen wir einfach, ist doch viel simpler. Also wir haben ja beschlossen, das verflixte siebte Jahr bezieht sich auf das siebte Beziehungsjahr und damit sind wir da schon durch. Das hatte ich auch schon vor der Hochzeit erledigt. Das ist ein guter Plan. Ja, ich meine, das sehe ich aber auch so. Sollen wir das so machen, Britta? Ich glaube, dann sind wir gerade im verflixten siebten Jahr. Oh, dann müssen wir uns noch streiten. Das hatten wir noch nicht erfüllt. Ah, können wir gleich wohl nachholen. Habe ich was verbrochen, wovon ich nichts weiß? Da fällt mir wohl was ein. Seht ihr, ich werde unterdrückt. Kannst du bei den nächsten Meinungsverschiedenheiten Kinski machen. Hast du das noch mitgekriegt? Meinst du mich? Ja, ja. Nee. Ich habe gerade gelernt, dass wenn wir uns streiten, dass ich dann aufstehen soll und einfach gehen soll. Ich dachte, dann nimmt man jetzt neuerdings ein Schnittlab machen. Warum ist meine Frau schon wieder informierter als ich? Das gibt's ja gar nicht. Die liest ja auch Twitter. Richtig. Ja, und nach so einem Tag wie heute denken jetzt alle, wir sitzen alle den ganzen Tag nur auf der Couch und lesen Twitter an so einem Sonntag. So hat unser Tag heute ausgesehen. Nee, das ist wieder das Thema mit Multitasking und so. Ja, da ist sie mir eindeutig überlegen. Genau, der Tobi, der kann nur auf der Couch sitzen oder Twitter lesen. Wer ist jetzt mit ihm verheiratet, du oder ich? Noch du. Habt ihr euch irgendwie abgesprochen oder so? Nee, passt schon so. Manche Sachen gehen auch ganz ohne Absprache, überhaupt kein Problem. Gut, jetzt haben wir den Schmidt-Lab. Und was hatten wir die Woche noch? So ein Buch? Also, nein! Sie hat's gesagt! Nein! Müssen wir da echt drüber reden? Wir müssen überhaupt nicht. Über das Buch? Nee, ich möchte nicht. Also ich hätte ich auch nicht. Mit selten was so wenig Spaß wie mit diesem Shitstorm, Entschuldigung. Na gut, wer hat's denn gelesen? Lieber Hörer, die Stille schneiden wir immer raus. Und jetzt war hier gerade eine große Pause. Du Lügner. Bitte? Gibt es denn irgendeinen Grund, dieses Buch zu lesen? Ach, vielleicht ja, vielleicht nein, wer weiß. Das kommt darauf an, wie interessiert man an dem ist, was die Julia so zu sagen hat. Der Shitstorm war ja eigentlich auch nicht wegen dem Inhalt des Buches, oder? Nein. Genau, warum war der Shitstorm eigentlich da? Völlig unsinnig, Entschuldigung, aber meine Meinung, völlig unsinnigerweise war der Shitstorm da. Da ist die Julia ja hingegangen und hat auf dem BPT gesagt, übrigens, ich schreibe ein Buch. Übrigens, ich kriege einen scheiß großen Vorschuss dafür und kann deswegen ein ganzes Jahr lang frei machen und mich auf Vorstandsarbeit konzentrieren. Übrigens, das geht über Random House, es ist also ein böser Verwerter. Wählt mich jetzt oder wählt mich nicht? Eure Sache. Ja, und dann ist sie gewählt worden. Und dann kommt das Buch raus und ist bei Random House und es ist ein hoher Vorschuss und es kommt ein riesen Shitstorm. Ist das nicht unglaublich doof? Du hast all das gesagt, was ich auch gedacht habe. Ja, Tobias und ich uns haben da auch ein paar Mal uns drüber unterhalten und wir haben auch beide gesagt so, hä? Was ist jetzt los? Sie hat es von Anfang an gesagt und es ist von Anfang an klar gewesen und warum prügelt man jetzt so auf sie ein? Also war auch nicht nachvollziehbar. Dazu kann ich nur sagen, ich habe ja keinen Twitter. Mein Twitter-Ersatz ist dann die Aktivenliste. Und der da am größten wettert, der ist noch nicht mal dabei gewesen, als sie gewählt wurde. Ja gut, das ist mir also auch passiert. Also im Sinne von, der war noch nicht bei den Piraten. Ach so. Ja, man hört ja immer wieder. Aber sorry, es kam ja auch einiges von gestandenen Piraten. Entschuldigung, aber das waren ja jetzt nicht nur irgendwelche Neulinge oder sonst irgendwer, sondern das waren ja auch Leute, die ich eigentlich prinzipiell hochschätze, wo ich mir dann gedacht habe, boah Leute, habt ihr sie noch alle? Also was man natürlich schon sagen muss, ist, dass es natürlich in der Außenwirkung sehr schwierig zu erklären ist, wieso das dann so gehandhabt wird. Wobei ich heute noch einen Blog gelesen habe von Marina Weißband, den ich eigentlich sehr schön und sehr treffend dazu fand. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gelesen habt. Ich hatte ihn schon im Bildschirm, konnte ihn noch nicht lesen. Ja, da geht es darum, dass Marina eben ja auch ein Buch schreibt und da jetzt wohl Journalisten bei ihrem Verlag angerufen haben, wie sie das denn handhaben wird. Und Marina einfach ganz klar gesagt hat, dass sie super heftig verhandeln musste, dass dieses Buch legal kopiert werden kann. Also es wird auch zum Verkauf angeboten, aber es darf, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, auch legal kopiert werden. Und sie sagte aber, dass das sehr, sehr harte Verhandlungen gewesen sind und es auch sehr, sehr schwierig war, da einen passenden Verlag zu finden. Und sie hat da Julia absolut in Schutz genommen, dass das eben wirklich nicht einfach gewesen ist. Und dazu kommt, sie hat dafür auf Vorschuss verzichtet. Also sie hat da auf Geld verzichtet, auf eine ganze Menge, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich weiß nicht, ich habe es nicht über einen Blog gelesen, sondern irgendwo in der Zeit oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das Problem liegt da, und deswegen reden wir ja gar nicht über das Buch an sich, das Problem liegt da, das ist bei den Piraten, und ich bin Julia, wenn du es hörst, sei mich böse, aber ich bin jetzt kein erklärter Julia-Fan, ganz bestimmt nicht, aber das Problem liegt da, dass es bei den Piraten oder wie bei allen Menschen einfach unwahrscheinlich viel Neider gibt. Diese blöde Zahl mit den 100.000 Euro schwebt da im Raum, ist ja auch lecker Geld, keine Frage, aber das, also da habe ich ja Kommentare bei Twitter gelesen wie, ja, sie hat das ja nur mit Hilfe der Piraten bekommen und sie nutzt ihre Position aus, und um an das Geld zu kommen, und dann will sie es nicht mal verteilen. Also das ist natürlich, da spielt schon wieder der Neidfaktor, finde ich, eine unglaubliche Rolle. Also erstmal sind diese 100.000 Euro ja irgendwie so aus dem Nichts als Gerücht entstanden. Das schreiben alle aus der FAZ, war es, glaube ich, damals ab. Hilft jetzt natürlich nicht, dass Julia da selber nichts zu sagt und nur sagt, sie kriegt weniger als der Wolf an Ehrensold. Das heißt, die 100.000 wären da mit drin. Man weiß es aber nicht so ganz genau. Und was ich viel schlimmer finde als die Neiddebatte, ist, dass die Leute sich aus der Verantwortung stehlen. Also erst wählen sie ein Amt, und dann, wenn es dann knallt, weil sie in dieses Amt gewählt wurde, dann bin nicht ich schuld, weil ich sie gewählt habe. Also ich sowieso nicht, ich habe sie nicht gewählt. Aber dann sind nicht die Piraten schuld, die sie gewählt haben, sondern ist Julia Schramm schuld. Das funktioniert so irgendwie nicht ganz. Aber wie ist bei worüber redet ihr denn? Guten Abend. Wir lästern über dich und verklausuliert haben wir gesagt, wir nennen ihn Julia. Das hört sich aber so an, als ob ihr ernsthaft arbeiten würdet. Das stimmt. Klingt so seriös im Moment, oder? Wir lästern nur ein bisschen. Und kann ich das auch wieder ändern? Also. Nein, mach weiter. Ich wollte euch jetzt nirgendwo abhalten. Das war Spaß. Eingeschlichen hat sich hier noch der Bernd-Pirat. Heute haben sich die Leute so vorgestellt. War ganz komisch irgendwie. Obwohl der Bernd ja gesagt hat, er kommt gar nicht. Darf er denn noch dabei bleiben? Was meint ihr? Also ich dachte ja, Bernd ist auf Kreta. Bernd fliegt erst am Mittwoch. Bernd musste doch gestern Hochzeit feiern. Ja, genau. Lass uns doch mal über Bernds Twitter-Gewohnheiten auf gesellschaftlichen Anlässen sprechen. Wen hat er denn geheiratet? Ich habe gar keinen geheiratet. Ich bin schon verheiratet. Mit einer Griechin? Nein, mit einer Sauerländerin. Das ist fast nah dran. Obwohl, das ist öffentlich, sollte man besser doch nicht drüber sprechen. Haben wir denn noch einen Quotensingle hier? Ja, ich. Jo. Ich. Aber ich glaube, der Ebi findet das gar nicht so ganz schlecht, ha? Nee, überzeugter Quotensingle. Und wenn es für die Partei ist, mache ich es gerne. Single für die Partei. Yo, Ebi for President. Jawohl. Ja, ganz ohne Recht hat er ja nicht. Als Single hat man ein bisschen mehr Zeit. Hat er, stimmt. Ich muss das nur noch mit dem Arbeiten irgendwie hinkriegen. Das kenne ich so jetzt zum Beispiel eigentlich. Stimmt, ich denke, überlege gerade das mit der Arbeit, das habe ich auch noch nicht lösen können. Wenn da einer einen Geheimtrick weiß, schreib ein Buch. Genau, wollte ich gerade sagen. Schreib ein Random Buch, 100.000 Euro Vorschuss. Kommst du mal ein paar Jahre hin. Ist erstaunlich, wie ihr alle immer wieder die Kurve zu dem Buch zurückkriegt. Das ist echt nah. Ja, wir können ja auch über andere Gates, also wir hatten doch sicherlich genug diese Woche, oder? Kaimi, so als Halbzeit-Troll musst du auch wissen. Ja, erstmal, um von dem Buch wegzukommen, es gibt ja noch ein alternatives Finanzierungsmodell. Man kann natürlich einfach Leute für sich spenden lassen. Boah, ganz schlechtes Thema. Ja. Obwohl, du spielst jetzt auf Stefan Urban an. Ich jetzt, ja. Ja, und Kaimi doch bestimmt auch, ne? Nee. Na, er hat ja nicht für sich spenden lassen. Das ist schon richtig. Ist doch okay, ist doch, ich meine, Künstler haben öfter Mäzene, es ist völlig in Ordnung. Können doch Politiker auch haben, es ist, wo ist das Problem? Ich habe heute gelesen, dass der Kurt Beck auch heiraten. Ich habe, der Kurt Beck, der hat Mäzene hat er die GEZ, habe ich jetzt gelesen, ist auch gut. Wie, der hat die GEZ als Mäzene? Die haben seinen 60. Geburtstag mitfinanziert. So stand es im Internet zu lesen. Ich behaupte das natürlich nicht. Verschwörungstheorie. Ja, aber mal andersrum. Wenn es wirklich so gewesen wäre, was würde das bedeuten? Das müsste eigentlich ein Riesenskandal sein. Das bedeutet, dass Politik und Geldeintreiber so miteinander verbandelt sind, dass das, ja. Ich meine, die GEZ ist doch eigentlich nur dafür da, die öffentlich-rechtlichen Geld auszuzahlen, oder? Nur. Könnte man ja jetzt irgendwie schließen. Was kann man daraus schließen? Beck ist öffentlich-rechtlich? Ob der Kurt Beck öffentlich-rechtlich ist? Mm. Also 28. Februar 2009. Kurt Beck lässt sich seine Geburtstagsfeier vom ZDF bezahlen. Findet man sofort, wenn man eingibt, Kurt Beck GEZ Geburtstag, dann hat man bei Google sofort ein solches Suchergebnis. Das hat also Methode bei ihm. Und ich will da nichts draus schließen. Nicht, dass ich auch eine Abmahnung von Kurt Beck kriege hier. Ich referiere nur über die Dinge, die im Internet stehen. Ich kann natürlich nicht prüfen, ob es der Wahrheit entspricht. Aber Herr Beck, wenn Sie es hören, dann wollen wir mal sehen. Also steht anscheinend auf Spiegel Online. Jetzt gerade nichts, sagt hier gerade keiner was? Doch, wir reden die ganze Zeit. Die kann ich doch jetzt nicht hören. Ich kann übrigens jetzt auch mal von Kurt Beck den Bogen zu einem anderen Buch schlagen. Nicht, dass der jetzt Google verklagt darauf, dass sie ihre Suchergebnisse und das Auto vervollständigen zensieren. Ach, der klagt die Pleite. Er muss ja noch Geld für seinen Nürburgring reinholen, ne? Oder wie war das? Ah, ich glaube, das wird ihm nicht gelingen. Vor allem nicht? Sein Geld. Wie war das, Volker Piest so schön, wir haben das eben geguckt, ganz legal im Internet auf der Seite von Dreisat, Timoschenko muss für 175 Millionen oder 79 Millionen für 7 Jahre in Knast und die Merkel hat wegen den 60 Milliarden Angst, was muss er denn Angst haben wegen den Nürburgring, kommt der auch in Knast, wenn er da angezeigt wird? Nö. In Deutschland heißt es doch, ich übernehme die Verantwortung, heißt, ich trete zurück, kassiere meine Rentenansprüche und ändere an dem Problem mal gar nichts. Und wenn du ganz gut bist, holst du dir noch einen Beratervertrag in der freien Wirtschaft, weil du ja Glück Kontakt hast. Ja, und der Herr Beck hat das ja anders gemacht. Der Herr Beck hat ja gesagt, ich übernehme die politische Verantwortung. Und alle so, und jetzt? So, ja, ich übernehme die Verantwortung. Ja, gut, und? Punkt. Ja, aber als Beleg dafür, dass das in Ordnung ist, was er tut, sagt er doch, er ist ja schon gewählt worden. Also von daher, das reicht ja. Ja, das ist, wenn er doch mal abgesägt wird, dann findet er bestimmt einen Job beim ZDF. Ach was, bei der Firma, die die Insolvenz des Nürburgring durchführt, ist doch ganz einfach. Im Aufsichtsrat. Das klappt ja schon so gut bei Flughäfen. Ah ja, die Flughafennummer ist natürlich auch sehr geil. Aber wo wir gerade noch bei Kurt Beck waren, sollen wir mal Wetten abschließen? Habt ihr das mitbekommen durch Zufall bei Twitter, meine Unterhaltung mit Volker Beck? Ja. Die Unterhaltung nicht, nur hast du ihn eingeladen. Und das, du hast es ja rumgemailt. Also ach ja, stimmt, habe ich auf die Mailingliste in Kopie gesetzt, ja. Meine Frau hat gesagt, ich war nicht lieb genug. Ach so, sie kann jetzt gar nicht zuhören. Und twittert der denn? Volker Beck. Ja, ich hab geschrieben, also es ging um Folgendes, also Britta war eigentlich der Auslöser. Es kam ein Kurzbericht Tagesschau, danach, davor irgendwie sowas, über die Urwahl der Grünen. Und der Bericht ist so ausgefallen, wir wissen ja, wie Medien funktionieren, es muss ja nicht immer alles genauso gewesen sein, aber die Wahrheit wird sicherlich zumindest in Teilstücken schon stimmen. Die Kandidaten wurden schon ziemlich lächerlich gemacht. Ne? Und Volker Beck stand da mit einem süffisanten Grinsen, das sei ja vollkommen eine Selbstüberschätzung als unbekannter Kandidat und unerfahrener Kandidat, so ich überinterpretiere hier sind meinen Worten. Also er fand das schon sehr lächerlich, dass solche Leute kandidieren. Und Britta hatte ihm darauf hingeschrieben, dass sie das schade findet, dass sie diese Kandidaten von der Parteispitze so runtergemacht werden. Und ich weiß gar nicht, dann ging es hin und her. Und ich habe dann irgendwann gesagt, dass er sich schon sehr, sehr selbstgefällig verhält. Ja, das war ja auch nicht nett. Das stimmt, das war nicht nett. Und er hat auch gesagt, aber ich muss Britta mal eben wieder reinholen. Und Volker Beck hat auch gesagt, dass es eine Verbalinjurie ist. Und dann habe ich irgendwann noch geschrieben, dass der Wähler zum Glück entscheidet, dass wer denn jetzt tatsächlich der Spitzenkandidat wird und wer ein chancenloser Kandidat ist und wer nicht. Und das hat er dann als Demagogie bezeichnet. Verbalinjurie ist ja auch so ein Wort, wo ich mir immer denke, das solltest du mal irgendwann googeln. Egal. Das dachte ich eigentlich gerade vor. Also eine. Es gibt schon ganz viele Tweets von Volker Beck. Eine Wort- oder Verletzung, das ist eine blöde Übersetzung vielleicht, aber so in die Richtung. Mir stellt sich da immer so die Frage, wo ich das mitbekommen habe, die haben ja immer noch, ich glaube, nur 3 Frauen, die sich beworben haben und 14 Männer. Die haben ja die Quote und alles ist so toll und alles ist so gleichberechtigt. Ich frage mich, was sie denn tun, um mehr Frauen zu animieren, zu kandidieren. Also so aktive Arbeit an der Gleichberechtigung und nicht so statische durch Quote. Keine Ahnung, was sie tun, aber wenn du das irgendwie mitbekommst, sag mal Bescheid, können wir ja auch mal machen, weil bei uns sieht es ja ungefähr genauso aus. Also soweit ich das jetzt verstanden habe, gibt's ja eins, was sie dafür tun, sie machen die Kandidaten lächerlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob das hilft. Ich meine, hübsche Idee, das machen wir auch mal, ja? Wir lästern ja auch über Popcorn-Kandidaten, ne? Also keine Frage. Nur bei uns waren es zur Landtagswahl 186 Kandidaten, die alle sich auf die Bühne stellen konnten. Und ich glaube, da waren es jetzt 15, wenn ich es richtig verstanden habe. Britta, war das so? Ich glaube, ja. Also der Volker Beck hat mir ganz am Schluss gesagt, er wäre halt direkt gefragt worden, wie er denn die Chancen der unbekannten Kandidaten einschätzen würde. Und da müsse man ja ehrlich sein. Und da habe ich zurückgeschrieben, ja, von mir aus kann man dann auch ehrlich sein, dass man selber vielleicht der Meinung ist, dass die eben vielleicht nicht gewählt werden. Aber man muss sich ja nicht über die in aller Öffentlichkeit lächerlich machen. Und daraufhin hat er mir dann leider aber nicht mehr geantwortet. Davor hatte er mir halt schon ein paar Mal geschrieben, dass er sich da nicht lächerlich machen wollte und so weiter, aber es ist halt bei mir so angekommen und unabhängig von mir sagte Tobias halt auch sofort, dass das ja wohl doch irgendwie eher unschön war. Bei mir kam die Message an, wir etablierten Politiker haben die nötige Erfahrung und das Wissen, wie es geht und alle anderen, die kandidieren, machen sich lächerlich. Na, was meint ihr, kriegen wir einen Podcast mit dem hin oder nicht? Ich bin gespannt. Es kommt darauf an, wie sehr wir jetzt noch lästern über ihn. Übrigens erinnert mich das an unseren letzten LBT. Denn mit der gleichen, ich sag mal, Arroganz war da ja auch der lustige Tweet von der Simone Brandt. Der ging ja in die gleiche Richtung. Das sehe ich aber nicht so. Ha, ich wittere einen Streit. Streite mit mir. Ja, ich finde, du hast Unrecht. So. Argumente? Wie jetzt? Nein, Scherz beiseite. Ohren. Bitte was? Dein Argument ist, er hat doofe Ohren. Nein, Scherz beiseite. Ich hätte es an Simones Stelle nicht getan, was sie getan hat. Sie hat ja du meinst die Sache auf dem LPT, dass sie sich gegen Kerstin ausgesprochen hat. Aber der Hinweis ist meiner Meinung nach vollkommen gerechtfertigt gewesen. Es war nur schade, dass es jetzt dann natürlich von MDLs kam. Das hätten vielleicht andere Piraten auch mal schreiben sollen. Und der Hinweis, dass man vielleicht, dass es die Chancen erhöht, wenn man Leute wählt, die man einmal zum einen kennt und zum anderen Leute, die auch die Partei kennen, das finde ich einen durchaus legitimen Hinweis, aber ich finde nicht, dass sie sich lustig gemacht hat über Kerstin, das hat sie auch nicht im Ansatz getan. Ja, dann hake ich doch mal direkt nach, was heißt denn für dich die Partei kennen? Für mich heißt die Partei kennen, der Volker Beck hat geantwortet auf Bernds Tweet. Nein, die Partei kennen heißt für mich, einfach zu wissen, wie die Kanäle sind, wie es funktioniert, wie die Kommunikation läuft, ein bisschen Vergangenheitsgeschichte mitbekommen, vieles nachvollziehen können. Und das kann ich nicht, wenn ich 3 Monate in der Partei bin. Jetzt muss ich doch wahrhaftig mal Volker Beck folgen, damit ich hier mitbekomme, was los ist. Ja, also mich hat damals gestört, erstens, Simone hat gesagt, sie würde ja die Kerstin nicht kennen. Dabei war Kerstin eine von denen, die sich total reingehangen haben von ihrem ersten Tag an. Und wo ich mir gedacht habe, interessant, also wenn sie die nicht kennt, dann hat sie sich offensichtlich auch jetzt nicht so sehr in letzter Zeit mit der Partei auseinandergesetzt. Wenn sie was nicht kennt? Wenn sie die Kerstin jetzt nicht kennt. Also zu dem Zeitpunkt fand ich die eine von denen, die sich in letzter Zeit mit am meisten irgendwie, also die sich am schnellsten bekannt gemacht hatte. Wenn ich gemein wäre, würde ich jetzt sagen, sie braucht ja jetzt auch die Partei nicht mehr zu verfolgen. Ja, ich war ja sowieso ein bisschen frustriert, ich fand es einfach blöd, sowas aus Reihen der MDLs. Hab dann auch am nächsten Tag irgendwie mich mit Maltes herumgeschlagen quasi, weil der sagte, ja, du hast ja recht, aber nimm nicht immer uns alle MDLs Kammscheren. Ja, genau. Schert uns nicht alle über einen Kamm und so weiter. Ja, aber das ist aber auch echt immer so eine Sache. Also ich befürchte einfach, ja, die MDLs müssen anders twittern als die anderen Piraten. Also gilt oder für sie die Meinungsfreiheit mehr oder wie? Das ist ja, ganz ehrlich, sie hat ihre Meinung gesagt und jeder Mensch darf seine Meinung sagen. Dass sie natürlich eine weitere Reichweite hat, ist klar. Aber was möchtest du machen? Möchtest du ihr über den Mund verbieten auf Twitter? Oder was möchtest du? Nein, natürlich nicht, Bernd. Und ich habe mit so einem Simone auch... Nein, ich meine das nicht böse. Es ist jetzt einfach wirklich nur mal die andere Seite eingenommen, weil ich weiß, dass der Twitter was bewirkt hat und ich möchte jetzt einfach mal drastisch einmal die Gegenfrage stellen. Ist nicht unbedingt meine Meinung. Das sage ich nicht. Nur einfach mal, um die Frage gestellt zu haben. Irgendwas widerspreche ich dir. Der Tweet war sicherlich nicht verantwortlich dafür, dass sie nicht gewählt worden ist, denn sie hatte hinterher mehr Stimmen als vorher. Der Tweet hat aber eventuell schon dafür gesorgt, dass der Klaus noch deutlich mehr Stimmen bekommen hat. Also dass Leute, die vorher gesagt haben, ja, Klaus vielleicht, auch nee, dann gesagt haben, ja, bevor es aber die neue macht, wird man abschließend nicht feststellen. Wird man nicht herausfinden. Ich habe eh beide gewählt. Mir war das in dem Fall mehr oder weniger egal. Ich fand nur einfach ich finde einfach diese Haltung immer so ein bisschen schwierig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt oder auch jetzt noch annähernd selber als Neupirat sehe. Ich bin bald ein Jahr dabei. Holarius, das muss man ein bisschen trennen. Ich hatte jetzt keine Lust auf alten Neupiraten-Quatsch. Das finde ich total blöd und vor allem... das ist auch blöd, wenn wir reden gerade sowieso über ein Thema, was eigentlich schon ein paar Monate vorbei ist. Gegessen. Ja, dann kann man trotzdem noch mal abschließend drüber sprechen. Aber das ist mir jetzt ganz wichtig. Auf alten Neupiraten-Kram hab ich keinen Quatsch. Ich persönlich bin halt nur der Meinung, wenn ich gerade frisch in der Partei bin und du kannst es jetzt Kerstin besser. Ich habe sie nur in den Kandidateninterviews kennengelernt und ich bin einfach grundsätzlich der Meinung, das hat nichts mit Kerstin zu tun, also es ist auch nicht schlimm, wenn ich als Basispirat vielleicht, und das kann man nicht, da hat Kaimi recht, es gibt aktive Leute, die lernen die Partei schneller kennen und ich fand das alles in dem Fall sehr frisch und deswegen war ich nicht der Meinung, dass es sinnvoll ist, aber gut, aber um auf Simone zurückzukommen, ich sagte vorhin, ich hätte es an ihrer Stelle nicht getan, aber ich würde im Traum nicht auf die Idee kommen zu sagen, es muss da irgendwelche Regelungen geben für MDLs. Ich glaube, dass Simone das auch heute und die anderen, ich glaube, Nico hatte das auch retweetet, ich glaube, die würden das heute anders machen. Die würden sicherlich nicht den Mund halten, aber sie würden es anders machen. Ich glaube, Joachim hat es auch retweetet. Ja, auch. Ich sehe das halt auch, ich glaube auch, dass da auch ein bisschen drüber nachdenken gekommen ist, einfach danach. Ich glaube, am Tag vorher hat Simone im Prinzip verhindert, dass der Lukas Schatzmeister geworden ist, weil sie sich in einer ähnlichen Weise dahingestellt hatte und gesagt und ihm so vorgesagt hat im Prinzip, warum er denn unbedingt Schatzmeister werden sollte. Und das war auch so ein sehr seltsame Form irgendwie, so ein sehr offensichtliches, wir wollen dich jetzt pushen. So fühlte sich das irgendwie an. Das mag so oder so gemeint gewesen sein, aber es fühlte sich so an. Und ich glaube, das hat dem Lukas eigentlich eher das in den Rücken gebrochen in dem Moment. Jetzt sagt keiner mehr was. Nee, ich sehe das genauso. Ich glaube auch, dass das einigen eher so ein bisschen übel aufgestoßen ist und man das dann halt schon eher so ein bisschen als Geschiebe dann angesehen hat. Sehe ich da auch so, ja. Also scheint es ja schon so zu sein, dass Leute, die in der Partei mal irgendwie was geworden sind, dann jetzt ganz basisundemokratisch doch einen gewissen Einfluss haben, richtig? Ja, das ist natürlich so. Es ist eine ganz einfache Sache. Die Partei kommuniziert zu einem, vielleicht zu zwei Dritteln über Twitter. Speziell Leute, die schon länger dabei sind. Aber auch ganz viele neue Leute werden sozusagen auf Twitter, kriegen auf Twitter so eine neue Geburt. Ja, also du kommst in die Partei und alle reden über Twitter, also machst du mit, ganz normal. So. Nein, nicht unbedingt. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich twitter nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass ich alles mitkriege. Ja, es soll solche Menschen geben. Vereinzelt. Also ich twittere nicht und ich glaube, dass ich nicht alles mitkriege und ich glaube, dass es auch gut so ist, weil ich die Hälfte von dem, was über Twitter geht, gar nicht mitbekommen möchte. So kann man es auch formulieren. Ist sicherlich auch öfter mal gut. Also würde ich auch so sehen. Aber Kaimi, du tust dir die aktive Liste an. Da weiß ich gerade echt nicht so ganz, was da wirklich schlimmer ist. Also bei Twitter kann man trollen. Würde ich jetzt auch +1 sagen. Also, Bei Twitter kann man so einen schönen Filter einstellen. Da habe ich reingeschrieben Buch. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, in dem Moment, wo jemand gewählt wird, hat er bei Twitter sofort 200 neue Follower, 300 neue Follower auf Landesebene. Frag mal einen Klaus. Ja, dann finde ich aber das Steffi. Dann finde ich aber, das spricht gegen Twitter, weil das ist jetzt nicht mein Verständnis von Basisdemokratie. Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass es so ist. Genau, es ist einfach menschlich. Andrea, du darfst aber nicht vergessen, dass man auch Einfluss hat, auch wenn man kein Amt hat. Wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel nehmen. Also Andrea, wenn du bekannt bist, dann hast du natürlich auch einen Einfluss. Und ich glaube, der ein oder andere kennt dich. Und wenn du was sagst und du nicht gerade als Troll bekannt bist, dann hört man dir zu. Und jetzt nehme ich mal ein Extrembeispiel. Das ist für mich eindeutig Martin Haase, der natürlich durch seine Äußerungen schon einen sehr, sehr massiven Einfluss in der Bundespartei hat. Und das als Basispirat. Also da kann man das jetzt ja nicht nur den Amts- oder Mandatsträgern zuschieben. Ja, oder schau mal, Chrissy war ja, bevor sie Stellvertretende Landesvorsitzende wurde, hatte die schon irgendwie 2000 Follower oder sowas. Kegelclub? Die hatte vorher einfach schon einen ganz heftigen Einfluss auf die Partei. Das ist einfach so. Den hat sie aber nicht genutzt, also zumindest auf Twitter. Nee, das sehe ich, würde ich auch so nicht sagen. Aber wer ist denn in unserer Partei, wer erreicht denn alle? Ja, Aphelia. Die erreicht wirklich so ziemlich alle, die auf Twitter sind. Naja, aber selbst wenn sie alle erreicht, muss ich jetzt noch bringen, auch wenn sie alle erreicht, die NoFu-Week ist dank Buch in die Hose gegangen. Ja, es ist ja auch damit nicht gesagt, dass sie, wenn dadurch, dass sie alle erreicht, dass sie da auch dass auch alle ihr zustimmen. Es ist aber einfach so, sie kann je nachdem wie sehr sie polarisiert, kann sie in zwei Richtungen was machen. Ja, in dem Moment, wo sie irgendwas sagt, das ist gut, dann gibt es sicherlich eine gewisse Anzahl, die sagt, ja scheiße, wenn die das gut findet, finden wir das doof. Aber eine große Mehrheit wird sagen, ja, wenn Aphelia das sagt, dann stimmt das auch. Und das ist natürlich eine Macht, der muss man sich, glaube ich, sehr, sehr bewusst sein. Aber sie hat nicht so viele Follower wie Barack Obama. Ist der jetzt auch Pirat? Ich hatte das getwittert an einem Abend, als Britta zu mir sagt, Barack Obama hat 19 Millionen Follower, wie viel hat Aphelia? Ich glaube 33.000. Ne? Und dann habe ich ihr das direkt getwittert, Nanunana sagt, du hast weniger Follower als Barack Obama. Aphelia hatte das auch gleich kommentiert mit einem Dämmen, das kann ja gar nicht. Ja, habe ich nicht neulich irgendwann mal, ich weiß es nicht genau, ich kann jetzt keine Quellen angeben, gehört, dass irgendjemand zu dieser Sache mit den, ich sag mal, Superdelegierten, das ist ja im Prinzip so was Ähnliches, in Anführungsstrichen bei Liquid Feedback, wenn du viele Stimmen hast, dann kommen auch viele Stimmen dazu, weil dir vertrauen viele Leute und deswegen ist man bereit, dir eher deine Stimme zu geben oder dir zuzuhören oder dem, was du sagst, zuzustimmen, weil viele andere das ja auch tun, also quasi so ein nicht Schwarmintelligenz, sondern eher Herdenzwang. Ja, wird so sein. Du glaubst doch nicht nur, weil jemand Pirat ist, dass er auch immer selber denkt, oder? Brains. Ich würde sogar noch weitergehen. Es gibt ja auch, ist auch eine ganz wichtige Frage, wer dir folgt. Ich habe jetzt nicht so fürchterlich viele Follower. Ich bin bei 300 oder so. Aber ich weiß ganz genau, dass ich manchmal eine große Reichweite dadurch erreiche, dass zum Beispiel mir gewisse Leute folgen, dass zum Beispiel mir ein großer Teil der Fraktion folgt. Dadurch kann ich eine gewisse Reichweite einfach bekommen, weil die eben ganz viele Follower haben. Die muss ich nicht selber haben. Das stimmt natürlich. Oh, ich hab ganz versäumt, meine Follower mal zu analysieren. Auf die Idee kam ich, als irgendwann der Bubernd mir folgte. Ich weiß nicht mal, ob er mir folgt oder nicht. Ich schätze im Zweifel nicht. Aber der hat mich auch nicht lieb. Also wenn er mir folgt, dann nicht, weil er mich so gut findet. Weil du mit der Transparenz auf den Keks gehst? Ja. Transparenz. Ja, da war wieder Thema das Fanshop. Wort. Bitte, Kaimi? Thema Fanshop. Oh. Ich muss erst einwerfen, dass der Xatobi mich nicht mag. Wusste ich noch gar nicht. Warum mag ich dich nicht? Ja, weil du mir nicht folgst. Echt? Ja. Tut mir leid, da kann ich dir jetzt nicht folgen. Siehste. Ich würde dann mal sagen, ich mag euch alle nicht. Ebi, ich stimmt gar nicht. Ich folge dir. Ja, Entschuldigung, ich habe mich verguckt. Nee, ich habe gerade erst drauf geklickt. Vako, du liest genug von auf der Liste von mir. Das reicht. Stimmt. Warum folgt mir das Studentenwerk Essen Duisburg? Wusstet ihr eigentlich, dass ihr im Mumble auch Herzchen anlegen könnt für Leute, die ihr toll findet? Oh, wie geht das? Keine Ahnung, musst du Fulleren fragen. Rechtsklick auf die Leute, add friend. Freundin. Genau, Freundin zur Maustaste. Ich habe mich vor Lachen verschluckt, als ich das gehört habe. Gibt's denn auch das Gegenstück dazu? Nein, ich glaube nicht. Es gibt nur Herzchen. Ja, Freund entfernen. Wäre doch mal interessant zu sehen. Kannst ja erstmal alle als Freunde adden und dann die, die du nicht magst, nimmst du raus. So ein Hundehaufen oder so wäre doch super, oder? So, Patrick, du kannst hier jetzt nicht einfach reinquatschen, um dich vorzustellen. Ach so, ich dachte, ihr kennt mich alle schon. Oh oh. Ihr seid jetzt alle meine Freunde. Ja, aber ich finde so ein Hundehaufen wäre doch echt super. So passend zum Shitstorm, oder? Katzenscheiße kommt da besser. Ich habe euch auch alle zu Freunden gemacht. Mhm. Wir stellen fest, wir haben uns alle lieb. Aber wir haben den Patrick unterbrochen. Mich? Ich habe doch gar nicht den. Den haben wir auch nicht lieb. Hallo Patrick. Hallo Britta. Also, hallo Rest. Paki, du sollst dich vorstellen. Kurz, ganz kurz. Mich vorstellen? Ja gut, ich bin 39 Jahre alt, wohne in Düsseldorf und habe eine Frau und zwei Kinder, bin Mediendesigner freiberuflich, bin auch noch ganz jung dabei in der Piratenpartei und ja, bin in der AGÖA und jetzt hier beim Krähennest dabei, habe in der Koordination von der PPEU mitgearbeitet, bin Redakteur bei der Pirate Times und ja, Andrea kann bestimmt noch sagen, was ich noch alles mache, ich hab's vergessen. Bin ich deine Sekretärin oder was? Nein, aber ich vergesse immer, was ich noch so alles, wo ich überall noch bin und mache und tue. Ich bin jetzt so beeindruckt, also jetzt. Oh. Das reicht ja auch. Also wenn Vaku heute noch deine Sekretärin wäre, dann wäre ich auch sauer. Die Tipps ist nämlich schon vergeben. So, halt ihn mal die Stellung, ich bringe mal eben meinen Sohn ins Bett. Juhu. Also jetzt können wir offen reden? Ja. Achso, ich dachte, wir machen jetzt ein bisschen Pausenmusik. Also wo wir gerade beim Landesparteitag waren und weil es auch gerade über die Mailinglist ging, was haltet ihr denn von dem Wahlsystem, was wir so haben? Ehrlich? Ja, natürlich. Es geht so. Also ich finde es nicht so doll. Ich finde, Akzeptanzwahl ist immer so eine Sache. Also das wird immer dazu führen, dass die netten Leute gewählt werden. Nicht unbedingt die Besten. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die polarisieren, werden eher nicht gewählt. Das ist richtig. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, muss man dann für sich selbst bewerten. Also der Extremfall ist ja, dass du irgendjemanden hast, den finden 51% der Leute scheiße und alle anderen finden ihn ganz toll. Dann bekommt er bei der Akzeptanzwahl 49%. Hätte aber auch sein können, dass bei einer Standardwahl, sag ich mal, wo man einen einkreuzt, auch 49% bekommen hätte und damit der Erste gewesen wäre. Genau das ist das Problem. Also ich finde, wir sind eine Partei. Wir müssen uns nicht alle lieb haben. Wir müssen miteinander arbeiten, das ja, aber es ist nicht notwendig, dass alle jeden, alle richtig gut finden oder persönlich nett finden oder sonst irgendwas. Mir geht es vielmehr darum, was Leute erreichen können. Und wenn ich unsere Fraktion ansehe, so gut ich viele von denen finde, da ist eigentlich keiner dabei, wo ich sagen würde, ja, der polarisiert auch mal richtig, der haut auch mal richtig drauf. Und das ist eigentlich, also so wie meinetwegen der Lauer oder der Alexander Morlang in Berlin das tun. Das kann man gut oder schlecht finden. Aber ich finde, sowas braucht man in einem Parlament auch. Und das haben wir gar nicht. Wir haben die gar nicht gewählt. Also solche Leute. Ich finde das gut. Also ich würde ja auch nochmal unterscheiden zwischen Aufstellungswahlen und zum Beispiel Vorstandswahlen. Wenn ich Vorstandswahlen habe und da habe ich 5 Kandidaten und die überwiegende Mehrheit macht 4 Kreuze, dann ist das für mich keine Wahl, sondern eine Abwahl von einem Einzelnen. Huhu. Das war so richtig, da mag keiner was sagen. Dann musst ihr das System, wo man noch Minuswertung vergeben kann, ja richtig übel aufstoßen. Ja, ganz genau. Das finde ich geradewegs zum Kotzen. Also ich habe, das war ja das Verfahren, mit der die Fraktion ihren Fraktionschef gewählt haben und so. Ich glaube, beim Geschäftsführer war das, dass der Michel da richtig dicke Minuspunkte bekommen hat. Und ich mir gedacht habe, also dass man auch hinterher bei ihm in der Stimme hörte, jetzt mag ich eigentlich nicht mehr. Das ist eigentlich nicht das, wie man mit Leuten umgehen sollte. Also das fand ich so scheiße, weil ich man einfach merken konnte, nee, das hat ihn jetzt richtig getroffen. Das hat jetzt richtig wehgetan. Ja, ich denke, das würde jedem wehtun. Ja, natürlich. Ich weiß nur halt eben nicht, wie kommt man auf die Idee, dass man so miteinander umgehen will. Hast du das denn mitbekommen, warum die sich für dieses Wahlsystem entschieden haben? Weil sie es für eine gute Idee hielten. Ich habe keine Ahnung. Also da gab es auch durchaus Diskussionen vorher, aber die Mehrheit fand es gut. Ich weiß auch nicht mehr, wer es vorgestellt hat. Ich glaube, der Dave Kay hat es mit vorgestellt. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Es kann sogar sein, dass der Michel selber da noch mit dran beteiligt war. Ich habe das nicht mehr ganz im Hinterkopf. Warum man das macht, ja, das gibt die differenzierteren Ergebnisse, so war es zu hören. Naja gut, wie differenziert muss so ein Ergebnis sein für so eine Wahl von einem Fraktionsvorsitzenden oder so, oder? Also wir haben das in der Uni für die Fachschaftsratswahlen, dieses System, also nicht mit -3 bis +3, sondern einfach Ja, Nein, Enthaltung. Das hat eigentlich zwei Effekte. Das eine ist, dass mehr Leute übers Quorum schaffen, weil viele, die bei einem normalen Akzeptanzwahl halt jemanden nicht ankreuzen, dann nicht Nein ankreuzen, sondern sich weiterhin enthalten. Von daher wäre das im ersten Wahlgang vielleicht ganz praktisch bei so einer Aufstellungsversammlung. Der andere Effekt ist, dass ganz, ganz viele Leute von, bei uns waren es knapp 120 Stimmen, dann 60, 70, 80, 90 Enthaltungen drin hatten, wo man dann sehen konnte, da haben die Leute einfach keine Meinung zu. Das war aber jetzt so eine Art Aufstellungswahl. Ja, da ging es halt Fachschaftsratswahl. Da mussten halt auch irgendwie, ich glaube, es waren 12 Leute dieses Jahr gewählt werden. Und da wurde halt erstmalig dieses Wahlsystem verwendet. Das macht ja vielleicht auch Sinn. Vor allen Dingen, je mehr Kandidaten man hat, desto schneller kommt man da vielleicht auch irgendwie zu einem Ergebnis. Aber wenn ich einen Vorstand wähle und für einen Posten stellen sich 5 Leute zur Wahl, dann finde ich, sollte ich ein Kreuz machen und mir das auch ganz genau überlegen und nicht 3 oder 4 Kreuze machen, weil ich den noch nett finde und den noch kenne und mit dem noch auf dem Stammtisch bin. Ja, das ist richtig. Also Akzeptanz war grundsätzlich ist ja vom Gedanken her dafür gedacht, wenn man eine gewisse Anzahl an Ämtern, an Posten aus einer größeren Anzahl an Bewerbern wählen möchte. Wenn es um einen Posten geht, ist das sowieso irgendwie nicht so ganz das angebrachte Wahlverfahren. Also ich glaube, entstanden ist das ja dadurch, dass dieses Quorum erreicht werden sollte. Und was mir dann immer so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, war dann immer diese Ansage, wählt jeden, den ihr euch irgendwie für den Posten vorstellen könnt und nur die, die gar nicht gehen, die lasst bitte außen vor. Also das ist mir schon auch ein bisschen sauer aufgestoßen. Ja gut, das ist halt die Grundlage dieses Verfahrens, dass du alle, die du so gerade noch ertragen kannst, ankreuzt und dann quasi nur die du gar nicht haben willst, nicht ankreuzt. Dass du dann nachher die Leute gewählt hast, mit denen viele Leute leben können. Nicht die, für die der perfekte Kandidat sind, aber mit denen dann halt die meisten Leute leben können. Und ich habe das ganze System einfach scheiße getrollt, indem ich immer nur eine Stimme vergeben habe. Ich auch. Ihr ja, danke so an euch dafür, dass wir bei der Aufstellungsversammlung 4 Wahlgänge hatten. Jetzt haben wir die Schuldigen. Nein, ich spreche nur vom Landesparteitag. Aufstellungswahl war ich nicht. Dann hast du da also gar kein Kreuz gemacht, das ist noch weniger als 1. Ich bin doch erst seit April dabei. Ja, was heißt trollen? Wenn man das Wahlverfahren so nicht akzeptiert, dann ist das doch ein deutliches Zeichen, dass die Leute das eben so nicht wollen. Dann sollte man sich überlegen, ob man nicht ein anderes Wahlverfahren nimmt. Ja, da ist ja drüber abgestimmt vorher. Ja gut, das ist natürlich dann Quatsch. Da muss man dann auch mitmachen, das stimmt. Ja, also ich fand jetzt auch, also die Frage ist jetzt für mich halt zum Beispiel auch, ist es sinnvoll, das mit dem Quorum zu machen? Also dieses 50% Quorum, da haben wir uns ja schon mal richtig drum gestritten, gerade bei der Aufstellungsversammlung, wenn mich nicht alles täuscht. Und das hat ja ein dickes Hin und Her gegeben, ob wir das mit dem Quorum machen wollten oder nicht. Ich finde ehrlich gesagt, ohne Quorum wäre es sinnvoller, weil man dann für Leute wählen könnte und nicht gegen. In einer idealen Welt macht das Quorum Sinn, wenn das nämlich wirklich jeder so nutzt, dass er alle ankreuzt, mit denen er leben kann. Nur aber eine Masse hast, die groß genug ist, die quasi nur ihre Wunschkandidaten ankreuzen, dann bekommst du ein Problem mit dem Quorum. Dann verfälschst du aber sowieso das Ergebnis bei diesem Wahlverfahren. Und dann wird zwischendurch auch noch getwittert und dann wird's echt problematisch. Gut, die Beeinflussung hast du ja egal, welches Wahlverfahren du benutzt. Nein, ich glaube, wenn ich nur ein Kreuz machen darf, dann würden sich viel mehr Leute viel mehr Gedanken machen und vielleicht auch im Vorfeld schon mal sich die Kandidaten genauer anschauen. Na, ich glaube, das ist eher Wunschdenken. Ja, da habe ich dir auch schon mal auf der Mailingliste widersprochen. Also ich fürchte ja, dass es dann noch schlimmer wird. Also in Anführungszeichen, dass die Leute sich das noch weniger durchlesen. Dann gucken sie sich die Kandidatenliste an, finden da 3 Leute, die sie schon kennen, suchen sich davon aus, den sie am besten finden, kreuzen den an und brauchen sich dann mit dem Rest in Anführungszeichen nicht mehr zu beschäftigen. Durchaus möglich, dass genau das passiert, ja. Also brauchen wir doch einen Wesenstest für Wahlberechtigung. Schau an, wer da wieder da ist. Habe ich doch gerade schon gesagt, dass ich wieder da bin. Immer zu erkennen an einem blöden Zusatzspruch. Ja, aber genau aus diesem Grunde hatte ich ja zum Beispiel vorgeschlagen, diese Bewertungsliste zu machen, was jetzt auch nochmal schon zwei, drei Mal anders über die Mailingliste gegangen ist, dass man den Leuten vorher in die Hand gibt, hier, schaut es euch vorher an. Und dann, ich sag mal, einen riesen Wirbel rausmacht, dass die Leute das auf jeden Fall mitbekommen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wirklich genug Leute tun, sich vorher mit den Leuten zu beschäftigen. Also was ich tatsächlich, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, tatsächlich ja echt schon wirklich eine super Sache finde, ist, dass tatsächlich die Kandidateninterviews angeboten werden. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch durchaus gerne mal lesefaul und habe dann auch nicht unbedingt immer Lust, da, weiß ich nicht, eine ewige Litanei zu lesen für jeden Kandidaten, zumal es wieder echt viele sein werden. Und dann finde ich schon toll, wenn man dann einfach mal wirklich in so ein Interview reinhören kann und sich einfach mal anhören kann, was die Leute sagen. Vor allem, weil ich auch finde, dass da ja einfach auch die Persönlichkeit noch viel besser rüberkommt, als wenn man so ein geschriebenes Wort liest. Also ich darf ja da vielleicht ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Ich weiß nicht, wie viele Interviews waren es, 40, 50, irgendwas so um den Dreh habe ich gemacht zum Landesparteitag. Und ich finde, dass man durch das lockere Gespräch, und da habe ich es ja in meinem Podcast gemacht, und da gab es das Krähennest ja noch nicht, das war erst zum Ende hin so. Ich fand das eigentlich ganz interessant, weil man wirklich ganz gut, sich ein ganz gutes Bild von den Leuten machen konnte. Hat aber auch ein bisschen natürlich was damit zu tun, und da liegt das Problem. Wenn ich als Gesprächspartner so ein Gespräch führe, hat das auch was damit zu tun, ob der Draht zwischen mir und dem Kandidaten, ob der stimmt oder nicht. Und der könnte ja mit einem anderen Interviewer viel besser laufen, und das ist dann natürlich für den Kandidaten wieder schlechter. Das sind so die Gefahren, die man dabei sieht, und ist natürlich schlecht auszumerzen. Ja, wo wir gerade drüber sprechen, Hand aufs Herz, wer von euch kandidiert nicht, hilft uns. Also ich kandidiere definitiv nicht, und ich kann mir durchaus vorstellen, auch wenn ich sowas noch nie gemacht habe, dass ich da auch unterstützen würde. Ich kandidiere definitiv auch nicht, aber ich habe keine Ahnung mit dem ganzen technischen Scheiß, der damit zusammenhängt. Das müsste mir mal jemand zeigen. Ich helfe dir dabei, wenn du sagst, dass du das machen möchtest. Den technischen Scheiß kriegen wir hin. Das ist überhaupt kein Problem, genau. Im Prinzip machst du es wie jetzt. Du musst nur oben auf das rote Knöpfchen drücken und speichern. Ja, ja, und dann kommt das dann. Und dann lese ich mir die ganzen Krähennest-E-Mails durch, wer hier alles technische Schwierigkeiten hat. Und dann habe ich schon keine Lust mehr, überhaupt noch anzufangen. Ganz ehrlich, die Nachbearbeitung. Das Ding auf den USB-Stick schieben und mir auf dem Stammtisch in die Hand drücken und dann reicht das. Also glaub mir, das kriegen wir wirklich hin. Und mit den technischen Problemen, die wir jetzt haben, hat ja damit nichts zu tun. Das war eine ganz andere Hausnummer. Außerdem glaube ich, dass auch mittlerweile das Einreichen eines Podcasts überschaubar ist. Aber ihr dürft mich jetzt verprügeln, wenn ich das falsch einschätze. Also, Marco, ganz ehrlich, also ich bin mit Sicherheit auch nicht die Technikversierteste. Und wenn ich das hinkriege, schaffst du das ganz sicher auch. Und du hast das ganz allein geschafft? Nein, ich wohne mit Tobi zusammen. Also, ja, klar, er hat es mir einmal gezeigt, wie es geht, aber... Die cheatet. Die macht das nur in real life. Mann, jetzt wollte ich der Vaku gut zusprechen und ihr macht da gleich wieder runter so einen Scheiß. Ich hab dich doch auch durchschaut, Britta. So, im Umkehrschluss heißt es, der Rest von euch kandidiert? Nee. Ich wollte noch was dazu sagen, Bernd. Du sei doch nicht so schnell. Also mir ist jetzt zweimal oder dreimal gesagt worden, kandidier doch. Und deswegen habe ich da jetzt noch keine endgültige Meinung zu. Eigentlich wollte ich nicht, weil ich bin ja eigentlich Landespolitiker, so Bildung und so und bla. Außerdem gibt es ja noch gar kein Programm, Hust, Hust. Ja, gut, das kommt hinzu. Das diskutier doch bitte dann mit Herrn Nerz aus. Ja, das hätte ich jetzt dann als nächstes gesagt. Ich finde das ein bisschen, ja, krank ist eigentlich schon das richtige Wort. Das ist jetzt in Baden-Württemberg und irgendwo anders, glaube ich, auch schon noch. Erstens schon seit Monaten Direktkandidaten gewählt werden. Jetzt sind schon die ersten Listen voll. Was machen die denn, wenn wir jetzt irgendein Programm beschließen, das denen nicht gefällt? Das scheint ihnen dann wohl egal zu sein. Na, die Listen sind ja lang genug. Da kann ja jemand nachrücken, wenn man aussteigen will. Ja, ich habe ja eher so Schiss wie Vaku gerade, weil wenn denen das egal ist, ist das ja auch eine tolle Qualifikation, um uns zu vertreten. Naja, also muss man ja zwei Dinge sehen. Also egal wäre das schlimm an egal wäre dann, wenn man sagt, die eigene Gewissensentscheidung ist mir Wurst, Hauptsache ich komme in den Bundestag. Aber da wären wir genau bei dem Punkt, was ist eine Gewissensentscheidung? Und ich kritisiere eigentlich viel eher, wenn Abgeordnete jeden Pups zu ihrer Gewissensentscheidung machen und sich dann nicht doch mal einen Ruck geben können und sagen können, ich kann mich einer allgemeinen Meinung anpassen, um gemeinsam erfolgreich zu sein, weil nämlich so ist das mit dem Gewissen sicherlich nicht gedacht. Also von daher. Ich denke, das kommt auf das Thema drauf an. Also ich glaube, es gibt Themen, die müssen irgendwie auch mit dem Gewissen entschieden werden und da kann man auch nicht dann sich der Allgemeinheit einfach mal so anschließen. Und es gibt sicherlich auch Themen, wo man dann vielleicht auch sagen muss, naja gut, okay, bin ich zwar vielleicht grundsätzlich anderer Meinung, aber ich kann es trotzdem mittragen. Ja, also ich glaube auch nicht, dass jetzt auf dem nächsten Parteitag Dinge entschieden werden, die irgendwie das Gegenteil von dem sind, was im letzten Programm drin stand. Allerdings, also mir wäre das zu riskant. Also es gibt ja durchaus Themen, wo Streit herrscht und wo mir zumindest nicht klar ist, was bei der Debatte am Ende rauskommt. Und bevor ich dann da stehen irgendwas vertreten muss, was ich nicht vertreten will, dann lasse ich es doch lieber. Also ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Ich habe sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg Kandidatengrillfragen eingestellt und das dann auch natürlich so ein bisschen beobachtet. Und es gab doch etliche Kandidaten, die ihr Wiki-Profil einzig und allein deshalb angelegt haben und ganz schnell auf dieser Liste ihre drei Tilden zu hinterlassen. Und das hat mich doch, das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Also du meinst, da waren Absprachen da? Das waren zwei auf einmal, ich habe nichts verstanden. Tobi zuerst. Ich wollte den Keimi jetzt lassen. Okay, meinst du, da hat es Absprachen gegeben? Hey, melde dich mal an, du bist ja Pirat, mach mal hier da deine Tillen drunter. Mir kam das eher so vor, dass das irgendwelche Newcomer sind, die, was weiß ich, einen neuen Job suchen und bei der FDP keine Chance mehr sehen oder so. Meine Frage dazu war, sind die denn dann jetzt auch gewählt worden? Das habe ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen können. Haben die denn, sind die schon fertig mit den Wahlen? Ach, du sagst Bayern, ich glaube da noch nicht. Also ich glaube, dass Leute, die einfach nur ein Wiki-Profil ganz schnell anlegen und ganz schnell vorher noch eintreten, um ganz schnell noch auf die Liste zu kommen, echt auch durchschaut werden. Also ich glaube nicht, dass die Leute da eine realistische Chance haben, tatsächlich auf die Liste gewählt zu werden. Liebe Kinder und Stichwort Vorbereitung. Denn wenn ich mich auf die Aufstellungsversammlung nicht vorbereite und dann steht da jemand, der eine tolle Rede hält, wer weiß, vielleicht kreuze ich ihn dann ja. Und deswegen kann man im Wiki, glaube ich, sogar nachgucken, wann welche Seite und was da drin angelegt ist, nach Datum. Ja, Versionen und Autoren, aber wer tut das bei, weiß ich nicht, 100 Kandidaten? Ich befürchte auch, dass das eventuell bei uns im LV ein bisschen anders ist als bei anderen. Also ich kann mir gut vorstellen, wir sind ja doch nicht ganz wenige. Ich kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen Landesverband auch gibt, wo es eng ist, wo es nicht viel zu viele Kandidaten gibt. Und wo dann vielleicht schon gefragt wird, oder wo man sich eigentlich fragen sollte, was haben wir eigentlich hier so an, wer kann denn eigentlich hier finden? Und dann ist vielleicht eher die Chance da für jemanden, der Newcomer ist und einfach mal, weiß ich nicht, 50 neue Mitglieder herankarrt, sozusagen, mit dem Bus vorfährt und da gewisse Möglichkeiten hat, auf die Liste zu kommen. Hatten wir das nicht schon irgendwo bei einer Aufstellungsversammlung von Direktkandidaten? Ja, warte mal, wir können ja mal, wir zahlen 42 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr, ne? 48. Der Bernd guckt nicht auf seine Kontoauszüge. Der Bernd hat auch den alten Satz gezahlt. Der hat einfach ich gar auch, nicht aber ich habe auch nicht drauf geguckt, wie viel es war. Das waren 36. So, das bedeutet, ich nehme 5000 Euro in die Hand und kriege 100 sichere Stimmen. Ja, kannst auch, also je nachdem, wann die Aufstellungsversammlung ist, reicht auch viel weniger. Weil wenn du im November eine Aufstellungsversammlung hast, dann muss man ja nur noch anteilig bezahlen, also nur noch für die 2 Monate. Stimmt, ja, ist natürlich super, auch. Dass schon, wir uns im Januar treffen. Ja, das finde ich auch nicht dabei. Dann wird es viel billiger, sehr viele Stimmen zu kaufen. Ich meine, gut, dann muss man auch den Leuten wahrscheinlich noch irgendwie was in die Hand drücken, dass sie das machen, aber trotzdem ist das ja schon eine Variante, ist es auf jeden Fall. Das ist aber eine von den Gefahren, die wir nun mal haben, durch die Basisdemokratie und durch unsere Ablehnung eines Delegiertensystems. Das ist einfach so. Naja, Delegierte kannst du auch bestechen. Also bei der letzten Aufstellungsversammlung für die Direktkandidaten, also klar, Direktkandidaten sind immer ein bisschen weniger Leute da, waren hier in Düsseldorf 44, glaube ich, Akkreditierte dabei. Das heißt, man, ja, mit 50 Leuten hätte man den Laden komplett kaufen können. Wie sieht das in anderen Wahlkreisen aus? Also in Borken ist das Risiko verschwindend gering. Wir hatten, also wir haben eine Aufstellungsversammlung für zwei Kandidaten gemacht, für zwei Direktkandidaten. Und der eine waren, glaube ich, 5-1 Stimmen und das andere waren 5 zu, das war ganz kompliziert. Das war irgendwie am Ende, glaube ich, 5-3 oder so. Also mit 8, 9, 10 Leuten kannst du auf jeden Fall Direktkandidat werden bei uns. Also ich habe ihn bestochen, ich bin trotz meiner geworden. Herzlichen Glückwunsch, wusste ich noch gar nicht. Ach gut. Ja gut, und wenn man aber hier Listenkandidat ganz vorne sein will, muss man ja schon ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Aber das wäre ja auch bemerkbar. Also wenn so viele Leute auf einmal reinkommen, dann könnte man immer noch sagen, wir lösen jetzt die Versammlung auf. Das wäre ja in irgendeiner Weise sicherlich machbar. Mit welcher Begründung denn? Sind doch alles akkreditierte Piraten. Ja, die müssen aber schon die vollständige Mehrheit haben, ne? Also die absolute Mehrheit haben, um... Und nochmal hier noch so ein kleiner Formalfuck-up. Ich glaube nicht, dass der Versammlungsleiter die Versammlung auflösen kann ohne Zustimmung der Versammlung. Und wenn du 50% hinter dir hast. Ja, wie gesagt, also wenn du die... Ja, aber das ist ja schon viel, ne? Also was mir dazu jetzt gerade nochmal eben gerade grundsätzlich durch den Kopf geht, ist jetzt nicht mal, dass jetzt irgendeiner hingeht und sagt, hey, ich will jetzt hier Listenkandidat werden, ich gebe euch alle einen Zehner und ihr stimmt alle für mich ab. Du sagst gerade, dass in Düsseldorf bei einer Direktkandidatenwahl 44 Piraten waren. Wenn tatsächlich jetzt, weiß ich nicht, zumindest schon mal 30 davon mit dabei sind auf so einer Aufstellungsversammlung, ist es aber so, dass die den Listenkandidaten dann aber auf jeden Fall zumindest schon mal kennen. Im Verhältnis dann dazu zu tatsächlich Wahlkreisen im ländlicheren Bereich, wo einfach auch sehr viel weniger Piraten pro Wahlkreis vorhanden sind. Das heißt, man viel weniger Leute vielleicht auch direkt kennt. Eigentlich ist dann natürlich auch für die Leute aus den großen Städten auch schon eher ein Vorteil gegeben. Oder sehe ich das falsch? Du meinst, wenn ich aus einer Stadt komme, wo viele aktive Piraten sind, die dann auch alle zur Aufstellungsversammlung für die Landesliste kommen, habe ich mehr Chancen, als wenn ich aus einem Landkreis komme, wo wenig Piraten sind und wo mich dann niemand kennt? Ja, schon. Ja, genau. Meine ich so. Also ich habe mir jetzt gerade mal von Baden-Württemberg das Protokoll aufgemacht. Also wirklich Liste Bundestagswahl 2013. Jetzt nicht ablenken hier. Entschuldigung. Ja, ich finde auch, also wenn man sich mal anschaut, von wo unsere Fraktion so kommt, dann kannst du auch ungefähr sehen, wo die meisten aktiven Piraten sind. Das ist nämlich eine ziemlich eindeutige Schiene. Das ist fast alles Ruhrgebiet und Niederrhein. Das viel mehr ist da nicht. Da sind noch zwei Kölner und ein Wuppertaler und das war's dann eigentlich. Und in Köln und Wuppertal sind ja auch nochmal wieder sehr viele Piraten aktiv. Ja, das sind auch sehr aktive Punkte, ja klar. Also das Thema hatten wir schon mal, das natürlich, aber das ist ja nicht änderbar. Ist in Ballungszentren auch leichter, es gewählt zu werden. So, pass auf, jetzt wird's ganz lustig. Denn wir wählen ja jetzt dann beim nächsten Mal eine Liste für den Bundestag. Das heißt, für Bundespolitik. Es gibt aber Leute, die machen Bundespolitik, halt dann in Bundes-AGs, bei Bundesparteitagen und haben vielleicht nicht so viel Spaß in der Landespolitik. Deswegen kennt die im eigenen Landesverband niemand und dann werden sie nicht gewählt. Was kann man da denn machen? Nix. Die Leute müssen einfach sehen, dass sie sich im Vorfeld ja wirklich gut vorstellen, denke ich. Also auf allen möglichen Wegen, die sie irgendwie finden können. Aber wie willst du das verhindern? Kannst du ja gar nicht. Nö, ich weiß auch nicht, wie man das verhindern soll. Das ist halt nur so ein Punkt, der jetzt dann bei der Bundestagslistenaufstellung nochmal dazukommt. Hast du recht, ja. Also man... Ja? Ja, ich wollte nur ganz kurz noch mein Rechercheergebnis geben. Also man hätte sich mehr als nur 42 Stimmen kaufen müssen, um den dritten Platz bei der BW-Aufstellung zusammen kaufen zu müssen oder organisieren zu müssen, sagen wir es mal so, weil die ersten drei sind, glaube ich, bei denen mit 5% reinkommen, sicher. Aber das ist deutlich günstiger, als ich jetzt vermutet hätte. Auf dem vierten hättest du nur 65 kaufen müssen. Aber, wenn ich mir 143 Stimmen kaufen möchte, muss ich, weiß ich, mindestens doppelt so viele Leute ansprechen und bei den anderen 150 hoffen, dass keiner was sagt. Das ist der Vorteil der Piratenpartei. Ein großer Kreis heißt, Bestechung wird ungleich schwieriger. Ja, Ja gut, also ich würde dann, also nehmen wir mal an, ich wollte das machen, dann würde ich ja nicht auf die Idee kommen, Leute anzusprechen, die schon Parteimitglied sind. Das ist ja dämlich. Ja, also ich würde auch sagen, ich würde an eine Uni gehen, ich würde mir 150 Leute. Du kannst auch zum Arbeitsamt gehen oder so. Für 1 Euro die Stunde auf der Aufstellungsversammlung dann die Leute mieten oder wie? Ja, zum Beispiel. Brauchst du ja nicht mehr. Also pass auf. 150 Leute. Mitgliedsbeitrag 48 Euro und nochmal 48 Euro drauf für den Tag, dass die kommen. Dann machst du mit 150 Hartz-IV-Lern, die sich einen Tag lang da hinsetzen, die 50 Euro in der Tasche haben, mit denen die viel machen können, und dann hast du 150 Stimmen in der Tasche. Also ich glaube, mit dem Podcast, das muss ich mir nochmal überlegen. Du meinst, du kandidierst lieber? Ja, so wo ihr das gerade alles so schön erklärt, wie das geht. Aber ich bin davon überzeugt, das funktioniert nicht. Nein, gehe ich auch nicht von aus. Wie wäre das denn? Also es wäre doch rechtlich sofort anfechtbar in dem Moment, wo sowas rauskäme. Nein, warum? Das sagt mir mein Gefühl, dass das so nicht funktionieren kann. Also es müsste schon sicher sein, dass derjenige, der auf so eine Idee kommt, dass er das wirklich geheim halten kann. Also mal ganz blöd gefragt, was hat dein Gefühl mit Recht und Gesetz zu tun? Wenn die Leute da angemeldet sind, also ich meine, wenn die ihren Beitrag bezahlt haben, dann haben die eine Stimme. Ich habe eine Gefühlserfahrung, aber da hast du schon vollkommen recht. Das hat mit Recht und Gesetz erstmal wenig zu tun. Aber ja, sagen wir mal so. Es ist nicht geheimhaltbar, Entschuldigung. Und das denke ich auch. Aber es ist nicht geheimhaltbar. Und deswegen würde es nicht funktionieren, weil wenn rauskommt, dass, da brauchen wir auch gar nicht juristisch sprechen, dass auf einer Aufstellungsversammlung gekaufte Abgeordnete auf der Liste draufstehen, dann sage ich euch, was passiert. Die Piratenpartei wird die 5%-Hürde nicht schaffen. Tja, denken wir diesen Gedanken mal konsequent zu Ende. Wir haben hier noch 5 andere Parteien, die ein Interesse daran haben, dass die Piraten nicht in den Bundestag kommen. Und die haben auch ein Budget dafür. Und ich überlege gerade, ob wir diese Anleitung online stellen sollen. Ich bin dafür. Mal gucken, was passiert. Also wenn du es nicht geheim halten kannst, dass es rauskommt, kannst du auch nicht geheim halten, dass es eine andere Partei war. Und dann kriegen wir vielleicht wieder Sympathiebonus, weil man uns so verarschen wollte. Dann kriegen wir Sympathiebonus für unsere bestochenen Leute. Ja, ich glaube nicht, dass rauskommt, dass es aus einer anderen Partei kam. Also jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt ein FDP-U-Boot, das wüsste jetzt auch keiner. Und wenn ich dann plötzlich mit Geld in den Taschen komme und Leute kaufe und nachher kommt dann raus, dass ich das war, kommt noch lange nicht raus, dass ich auch ursprünglich von der FDP komme. Aber um mal ganz klar mal eben kurz zu sagen, ja, man merkt schon, dass hier Piraten sprechen, so Verschwörungstheorien und so ist, doch mehr. Also wir haben jetzt die Verschwörungstheorie für das Wahlergebnis eigentlich schon fertig. Ja, wir müssen das noch machen. Schon gut. Also ich werde dann hier an den Podcast mal so einen kleinen Spendenlink dranhängen. Also ich brauche jetzt Budget für die Aufstellungsversammlung. Wer mich da unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, was zu spenden. Und euch ist jetzt ganz klar, wenn einer aus dieser Runde in den Bundestag gewählt wird, wissen wir alle warum. Und dass ich nicht kandidiere. Moment, wie viele sind wir hier gerade? 2, 4, 6, 8. Ja, 6 wären 5%. 8 kriegen wir doch rein, oder? Ich find's gut, trotzdem wird das nie klappen. Also, ich hätte jetzt mal so einen Vorschlag. Ich habe was Programmatisches zu berichten. So, mal was ganz was Neues. Nee, die No-Food-Week ist doch vorbei. Echt mal, stören Sie nicht mit Nein. Den Nein, die ist nicht vorbei. Die dauert noch so 2,5 Stunden. Aber das ist doch ein Spelunkencast. Und da meinst du, da redet man nicht über Programmatik? Genau, wo ist eigentlich mein Bier? Wir haben uns schon die ganze Zeit irgendwie viel zu ernsthaft unterhalten, finde ich. Ich will aber mal darauf hinweisen, dass ich heute mit dem Klaus, der heute Abend keine Zeit hat, und mit Bergschafter Bo ein, so wie ich finde, tolles Konzept für die komplette Neuentwicklung der GEZ, dass wir das gebaut haben. Also ich bin da ziemlich stolz drauf. Und ich muss natürlich bewerben, also bitte auf dem BPT dafür abstimmen. Hab das ins Liquid gekippt? Ich will es ins Liquid kippen und ich habe es noch nie gemacht im Liquid und ich möchte es gerne als in die Antragsfabrik kippen, habe ich auch noch nie gemacht und das werde ich hoffentlich in den nächsten 48 Stunden schaffen. Ja, ich habe es noch nie im Liquid gemacht, das ist schön. Ich wollte gerade fragen, Britta, muss ich mir Sorgen um dich machen, wenn dein Mann solche Fantasien mit sich rumträgt? Welche Fantasien meinst du jetzt gerade genau? Es im Liquid zu machen. Naja, ist jetzt mal gut hier. Die Sorge ist gerade eher, dass er gerade gesagt hat, in den nächsten 48 Stunden. Ich frage mich, wann er das in den nächsten 48 Stunden machen will. Naja, morgen nicht, deswegen habe ich noch 24 draufgerechnet. Ja, bin ich ja schon mal beruhigt. Was ist morgen? Wenn wir jetzt noch 2,5 Stunden weiter podcasten, dann könnt ihr Britta gratulieren. Oh, okay. Ich habe jetzt echt gerade schon gedacht, mein Mann sitzt morgen Nachmittag, während ich hier die Bude voll mit Kaffeegästen habe, sitzt er in seinem Büro und versucht da irgendwelche Sachen ins Liquid reinzustellen. Also ganz ehrlich, wenn Gästen rumschlagen muss. Wollte ich gerade sagen, wenn die ganzen Hühner da sind, ha, oh je. Warte nochmal, bitte. War das? Ja, ich wollte gerade sagen, du redest dich jedes Mal um Kopf und Kragen mit irgendeinem sexistischen Kackscheiß. Jetzt fehlt eigentlich nur noch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Hartberg. Sag das nur, damit eine Frau mich wieder verhauen kann. Also da möchte ich mich wirklich nicht einmischen. Sie wird jetzt sagen, dass sie das nicht schön, tut. Ich wollte eben einmal noch mal kurz zur Wahl und Stimmen kaufen. Ich habe tatsächlich im Strafgesetzbuch einen Paragraphen gefunden. 108b für alle, die es vorhaben. Ha, mein juristisches Gefühl. Preisfrage, gilt das auch für innerparteiliche Wahlen? Garantiert. Das kommt mir gerade auch total bekannt vor zum Thema Abgeordnetenbestechung hier, dieser Paragraph, oder? Ja, 108e. Das wäre dann aber 108e. Boah, seid ihr alle Klugscheißer, das ist ja zum Kotzen. Hast du die Flyer noch nicht verteilt? Das weiß doch jedes Kind schon seit Jahren. Männer. Furchtbar, ne? Gibt sogar eine Webseite zu 108e.de. Klar, steht auch im Wiki irgendwo. Genau, ja, irgendwo. Es steht im Wiki. Andrea, es gibt hier sowas wie Wiki-Transparenz. Sowas sagt man nicht. Das ist ein ganz schlimmes Wort, was du gerade gesagt hast. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, es steht im Wiki. Ja, und genau der Satz steht unter Strafe. Das darf man nie sagen. Wiki ist nicht Transparenz, sondern Vogonismus. Okay, das Wort kenne ich nicht. Bitte? Von den Vogonen. Anhalter durch die Galaxis. Genau. Lies mal das Buch. Diese unglaublich bürokratische Rasse, die die Erde kaputt macht. Es lag doch aus. Es lag doch im Wiki aus. wenn du irgendwelche Informationen gut verstecken willst, pack sie ins Wiki. Das ist ja bekannt. Deswegen spreche ich ja von Wiki-Transparenz. Ich glaube, es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag zu Vogonismus. Es gibt sogar einen Eintrag auf dem Piraten-Wiki. Habe ich gerade gepostet. Also, wir lernen, es steht irgendwo im Wiki. Und der Patrick hat es auch noch gefunden, ist unglaublich. Er hat aber nicht im Wiki gesucht. Nee. Gegoogelt. Ja, aber witzig, wenn du das googelst, kommt das an erster Stelle. Das wollte ich gerade fragen, großartig. Also, ich finde das Wort Vogonismus klingt erstmal ziemlich unanständig. Aber wenigstens ist diese Wiki-Seite anständig kategorisiert. Kategorie Fun, piratisches Wörterbuch, Transparenzpartei. Sehr lustig. Das geht ja so eigentlich nicht. Ich lösche die mal kurz alle raus. Entschuldigung, ich muss mal eben für den Podcast den ersten Satz vorlesen. Definition von Vogonismus. Der Vogonismus bezeichnet eine Verhaltensweise, mit der Informationen allgemein zugänglich in den Parteimedien verborgen werden. Das ist ein sehr geiler Satz. Ja, ich meine, alleine schon, wenn er so gut kategorisiert ist, das ist doch schon ein ganz klares Zeichen von Vogonismus, oder? Für den Fall, dass Parteimitglieder sich über mangelnde Informationen beschweren, verweisen die Vogonisten in der Regel auf die allgemeine Zugänglichkeit der Information. Ja, vor allem darunter steht, und am Schluss steht, wie kann die Piratenpartei Vogonismus verhindern, dann sind da nur zwei Links. Sehr geil. Kennt ihr eigentlich die Crew Freibeuter? Nö. Das ist ähnlich blöd. Ich guck mal gerade, ich poste das. Ich würde in der Zeit gerne kurz die Originalpassage vorlegen, die zitieren, für die Per Anhalter durch die Galaxis nicht kennen. Bitte mach. Achtung, Urheberrechte, Verletzung, Abmahnung. Zitatrecht. Der Bernd war's. Der Himmel verdunkelte sich. Überall auf der Erde ist eine Lautsprecherdurchsage zu hören. Prosthetnik Vogon Jels vom Galaktischen Hyperraumplanungsrat kündigt die Zerstörung der Erde an. Sie steht beim Bau einer Hyperraum-Expressroute zur Entwicklung der Außenregion der Galaxis im Weg. 50 Erdenjahre lang lagen die Pläne auf Alpha Centauri aus. Als Prosthetnik Vogon Jels erfährt, dass die Menschen nie auf dem gerade einmal 4 Lichtjahre entfernten Doppelsternsystem waren, entrüstet er sich darüber, dass sie sich nicht einmal um ihre ureigensten Angelegenheiten kümmern. Jedenfalls die Einspruchsfrist ablaufen. Ja. Ein klasse Buch, ihr solltet es lesen. Kann ich so unterschreiben. Ein bisschen die Hintergrundmusik, oder? Also ich finde auch, so langsam fällt auch endlich das Niveau dieses Podcasts. Wir haben lange darauf hingearbeitet. Ich habe gerade klassische Literatur zitiert, bitte. Genau. Ach so, ja. Ja, nur, ich meine, das sind ja auch nur die Sachen, die zur inneren Piratenkultur dazugehören. Das ist natürlich richtig, ja. Die 42 gehört ja auch zu diesem, ist ja auch aus diesem Buch und mach's gut und danke für den Fisch und solche Sachen einfach. Können wir die Frage nach dem Vogonismus noch in die Kandidatenfragen mit aufnehmen? Was tust du gegen den voranschreitenden Vogonismus im Piratenwiki? Was ist Vogonismus? Steht im Wiki. Aber es bitte als Überraschungsfrage. Dass du nicht die Podcasts hörst. Ja, Überraschungsfragen müssen, glaube ich, die Interviewführenden dann unter sich klären. Was ist Vogonismus 42? Das fand ich zum Beispiel bei Kerstins Rede sehr hübsch, dass sie am Ende sagte, es gibt einen wichtigen Grund, mich zu wählen. Ich bin gerade 42. Das fand ich super. Ja, nett. So, verbringen wir jetzt mein Bier immer noch niemand, ne? Der Tobi kann das mal machen. Tobi, wenn du das Buch liest, ne, dann kann ich dir auch schon mal voraus sagen, warum die 42 so wichtig ist. Das ist nämlich 6x9. Das war mir klar. Das ist aber eine ganz steile These. Man muss nur bis zum Ende des fünften Buchs lesen, dann klärt sich das auf. Ja, ich habe von dem Film Auszüge gesehen, aber ich konnte ihn nie ganz gucken. Aber die Szene von 42, die habe ich gesehen, ja. Der Film war ja auch, ich sag mal, mittelmäßig. Aber den Moment, in dem der IOS Rock rot angestrichen wurde, da bin ich vom Stuhl gefallen vor Lachen, muss ich zugeben. Ja. Fjorde konnte ich am besten. Aber ich weiß jetzt schon, wenn ich diesen Spelunkencast online stelle, dass das Wort Vogonismus im Titel vorkommen wird. Ja. Also, aber um nochmal auf den Film zurückzukommen, der disqualifiziert sich schon durch das Design von Marvin. Also, für die, die es nicht kennen, Marvin ist ein leicht depressiver Roboter. Und das ist im Film so, ja, keine Ahnung, könnte auch ein Apple-Produkt sein, das passt irgendwie nicht. Hast du die englische Originalstimme gehört? Nee, den habe ich mir dann nicht nochmal auf Englisch angetan. Musse machen, ist herrlich. Da kommt das so richtig rüber. Also auf Deutsch fand ich ihn unglaublich nervig. Also aber es gibt nach kurzer Zeit hast du das Gefühl, wenn die mir diese Roboter entgegenkommen, ich hau ihm aufs Maul. Guck, zumindest weiß ich jetzt, welches Buch ich einpacke, wenn ich Mittwoch fliege. Danke. Bis es gibt total dazu auch noch, ich falle jetzt einfach ins Wort, es gibt dazu auch noch eine alte BBC-Serie, das waren 5 oder 6 Teile, die haben leider nur das erste Buch verfilmt, dann aufgehört, aber der Marvin aus dieser alten Serie taucht an einer Stelle in dem neuen Film auf. Das fand ich nett. Hat jetzt mal irgendjemand nachgerechnet? Also ich meine, wie viel ist 6 mal 9? 42. Nicht wirklich. Doch. Kaimi, was studierst du? Mathe, warum? Warum habe ich gerade gesagt, dass es eine ganz steile These ist? Die Antwort ist doch immer 42, oder nicht? Also auch bei 6 mal 9. Ja, ich habe nur gedacht, es kann ja sein, dass Schulkinder zuhören und ich wollte es echt so nicht stehen lassen. Okay, ich spoiler dann jetzt einfach, Tobi, bitte die Ohren zuhalten. Die Antwort auf die Frage ist ja 42 und die anderen Bücher drehen sich dann darum, dass man sich die Frage stellt, was ist denn eigentlich die Frage zu der Antwort? Und das klärt sich halt ganz am Ende. Die Frage ist nämlich, wie viel ist 6 multipliziert mit 9? Nicht 7. Nein, 9. Okay, ja, von mir aus. Markus, kannst du trotzdem heute Nacht schlafen? Ja, ich arbeite dran. Ich bin also, ja, mein Sekt. Britta, willst du vielleicht einen Sekt, wenn du schon kein Bier kriegst? Ah, das wäre nett, ja. Okay. Ich würde Britta ja ein Bier aus dem Keller holen, aber wir haben keinen Keller. Außerdem mag sie gar kein Bier. Obwohl. Das ist die Stelle, wo ich zu meiner Frau immer sage, Gleichberechtigung, geh dir dein Bier doch selber holen. Und du kriegst dann nicht aufs Maul? Nein, ich kriege den Blick, den man an so einer Stelle immer kriegt. Ich werde den Schwanz einklemmen und gehe dann das Bier holen, wie immer. Ich bin ein guter Ehemann. Doch, ich sehe von dir. Sie kommt. Man redet über sie und sie kommt rein und guckt mich genau mit dem Blick an. Ja, ein guter Ehemann wärst du, wenn man es dir gar nicht erst sagen müsste. Wenn du es ihr von den Augen abliest, dass sie jetzt gerade gerne noch etwas haben möchte und du es ihr natürlich sofort bringst. Genau das. Ich wollte jetzt gerade sagen, der hört dich nicht, Britta, der ist im Keller Bier holen. Da spiele ich jetzt glatt mal den Ball, den du mir eben zugespielt hast, Britta, zurück und sag Frauen. Genderpupenda. Also ich hab's ja im Moment gut. Ich krall mir dann immer das Kind und sag, ich nehme dir den mal ab, dann kannst du dir selber eins holen. Also unsere Kinder schlafen schon, Tobi. Ja, unsere eins habe ich ja davon ins Bett gebracht. An meinem Finger. Guck mal, meine Frau ist gerade nett und holt mir einen Tee. Machst du doch, oder Schatz? Mir einen Tee holen. Jetzt. Meine Frau ist so nett und bringt gerade die Kinder ins Bett. Ich habe auch gerade eine Mate gebracht bekommen. Ich bin zu jung für Kinder. Kaimi, wo kaufst du denn Mate? Bei Scherzer. Bei wem? Scherzer in Reisholz. Scherzer? Kenn ich gar nicht. Kannte ich vorher auch nicht. Jetzt hast du Werbung gemacht, ne? Warum, ja, warum trinkt man dieses raus? Zeug eigentlich? Um wach zu bleiben. Ganz einfach, das trinkt mir hier keiner weg. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe ja immer noch die These, das Zeug sieht aus und es schmeckt wie Katzenpipi und das ist eigentlich Katzencontent. Und deswegen finden alle Piraten es toll. Woher weißt du, wie Katzenpipi schmeckt? Ich wollte nur fragen. Also meine Frau sagt, es schmeckt wie ein ausgewaschener Aschenbecher. Es ist nur eine Spekulation. Boah, seid ihr eklig. Also Leute, ich habe jetzt schon gerade ein bisschen Kopfkino hier, ne? Ich auch. Also fand ich das mit dem Liquid eben noch angenehmer. Oh, ja. Ja, machen wir jetzt von Liquid und Aschenbecher bei E-Zigaretten weiter, oder wie? Genau, sprechen wir mal bitte über E-Zigaretten. Nein, das tun wir nicht. Doch, ich hätte eine Frage dazu. Ihr wollt das gerade nicht programmatisch werden, aber bitte. Nein, pass auf, ich habe da eine ganz, ganz konkrete Frage zu. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, sollen diese E-Zigaretten auch unter das Nichtraucherschutzgesetz fallen? Das hätten die Grünen und Grünen gerne so, ja. Ja, aber in diesem Scheißzeug wird doch nur das verdampft, was auch bei den Benebelungsanlagen in Discos gemacht wird, oder? Ja. Werden das dann Massenbedampfungsanlagen und fliegen aus den Diskotheken raus? Oder dürfen die dann mit ihren Massenbedampfungsanlagen weiterdampfen und ich darf keine E-Zigarette da rauchen? Ey, man passt doch zu den Massenbetäubungsgeräten, oder? Ich muss mal eben zu was echt Wichtigem kommen. Britta, bestellst du zweimal den Salat, den du letztes Mal bestellt hast? Britta ist im Keller. Wir haben keinen Keller. Ich sitze hier gerade einfach nur und schüttel den Kopf und denke, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt gerade. Doch, das hat er gesagt. Ich arbeiten, du Frau, du holen Essen. Ganz einfach. Ich dachte, das mit dem Jagen, das machen die Männer. Jetzt beschwer dich mal, ich muss immer bestellen, ich mach das immer, aber die Kombination, die du dir selber ausgesucht hast, die krieg ich ja nicht auf die Reihe, also musst du bestellen. Oder wir klären das jetzt im Podcast. Außerdem wird Salat nicht gejagt, sondern gesammelt und das machen die Frauen. Nein, das macht der Pizzaservice. Da ist Pute drauf, das zählt nicht. Puten sind langsam, die muss man nicht jagen. Weißt du, aber sammeln tut man die ja wohl auch nicht, oder? Klar, die sammelt man rein. Genau, das Bild hat sich gerade vor mir. Marco, ich brauche Hilfe. Was soll ich sagen? Ich sammel bei Real. Ich gehe mal im Puten sammeln. Jeder mal bestellen. Dankeschön. Haben die nicht eben darüber geredet, dass sie in den nächsten 48 Stunden Liquid machen wollen? Und jetzt sind beide weg? Nee, ich bin da. Ach, ich dachte, du wärst auch gegangen. Nee, das macht ja meine Frau. Die Frau jagt den Salat und Tobias macht Liquid. Also ich dachte, er sammelt die Buden. Also, er macht Liquid, heißt das jetzt, er macht das Dressing oder was? Achtung, Kopfkino, wechseln wir das Thema. Ihr verwirrt mich. Tobi, darauf hatte ich gewartet. Immer, Tobias. Ja. Was ist denn Junalu? Das ist eine Kindersendung. Ja, worum geht's denn da? Um Zeichentrickmäuse, die immer rumtanzen und ganz furchtbar viel singen. Woher hast du das jetzt? Ich habe Informationen. Du belauscht meinen Twitter, glaube ich. Nein, ich habe eine Ehefrau, die eben mit dir zusammen gemammelt hat. Ja, die hat das so. Dann klappt den Kompromatkoffer doch mal weit auf und lass uns teilhaben. Naja, ich hatte, also im Rahmen der GEZ-Sitzung heute, hatte ich, damit ich schreiben konnte, mein Mikrofon auf Dauerfeuer. Das wiederum hatte zur Folge, dass Klaus und Bernds Frau live dem Schwadronieren meines Sohnes folgen konnten. Und mein Sohn wollte gerne eine Folge Junalu gucken. Ja, ich gebe zu, unsere Kinder dürfen Fernsehen. Und deine Klospülung ist dann auch laut und deutlich zu hören, wie ich erfahre. Ja, das kann passieren. Das passiert halt, wenn man auf dem Klo Podcast macht. Podcast, ist klar. Genau. Dazu müsst ihr wissen, ich habe ein Büroklo. Und auf dem Klo. Hast du da wie bei El Baldi? Klingt praktisch. Hast du wie El Bandi da so einen Fiegerspender, Toilettenpapier, einen Knarrenhalter und einen männlichen Barwuschton? Das ist deine Traumvorstellung, damit kann ich nicht dienen. Ich habe hier, wenn du auf dem Klo twitterst, musst du mit dem Shitstorm aufpassen. Ebi. Ah, ah. Das sind wieder hier die Rettungsassistenten. Die kommen wieder mit so fiesen Sachen um die Ecke. Ja. Boah, wie gut, dass ich gerade nicht zugehört habe. Sag mal, Ewi, stimmt das eigentlich, dass Rettungsassistenten, wenn die schwer alkoholisierte Menschen in ein Krankenhaus transportieren, dass sie dann, wenn die Leute sich übergeben müssen, dann mal eben den Pullover hochhalten? Man versucht, sein Auto zu retten, aber das ist nicht der eigene Pullover, sondern der Pullover desjenigen, der meint, jetzt spucken zu müssen. Ja, schon klar. Dann stimmt das tatsächlich. Ja, das machen wir so. Also ich finde es nur recht billig. Den haben wir schon so gefunden, ne? Ja, der lag da so rum. Was können wir dafür, wenn der sich in seinen Pullover reinkotzt? Ich finde, meine Frau sollte mal nicht so eine große Klappe haben. Sie zieht fast volljährigen Pampers an, also bitte. Naja, wenn die fast Volljährigen so dämlich sind, sich auf einer Party so volllaufen zu lassen, dass die auf eine Intensivstation müssen, ja, dann passiert das, genau. Sprichst jetzt, du von deinem Mann jetzt? Du bist noch nicht volljährig? Na bitte, Vaku. Nee, ich meine das tatsächlich bei unseren Patienten. Ich bin Intensivkrankenschwester und da passiert das durchaus öfter mal, dass solche jungen Menschen dann auf die Station kommen und nicht mehr so ganz anwesend sind. Und die kriegen von den Ärzten immer netterweise so schöne Infusionen mit Glucose und mit Kochsalz angeschlossen und die haben nicht mal einen Kater am nächsten Tag. Und das finden wir irgendwie dann doof. Und dann kriegen die zumindest mal eine Schutzhose oder auch Pampers genannt angezogen und wundern sich dann immer etwas, wenn sie am nächsten Morgen aufwachen. Stopp. Die wichtigste Information. Wie kriegt man keinen Kater am nächsten Tag? Vergiss es. Der Tobi, der versucht das auch immer schon. Genau, eben. Das wollte ich gerade erzählen. Ich habe das ja schon lange zu Hause eingefordert, dass irgendwie, wenn man eine Party ist und man richtig schön einen zechen will, dass man natürlich dann direkt so einen Infusionsständer zu Hause hat. Ne? Und Britta hat sich aber geweigert, das anzuschließen. Also die macht das nicht. Ich finde das auch sehr ungerecht. Pass auf, Tobi, wir machen einen Deal. Du kriegst das, wenn ich dir dafür eine Pampers anziehen darf. Kopfkino. Deal, würde ich sagen. Habe ich schon gesagt, dass wir programmatisch heute bei der GEZ wirklich etwas Tolles gemacht haben, was wir im Bundesparteitag vorstellen wollen? Das, Entschuldigung. Ganz klein, bin ich gerade vom Stuhl gefallen. Du zerstörst gerade ihr ganzes Niveau hier. Also jetzt, aber jetzt wobei, zurück zur Pampers. Ganz ehrlich, also wenn ihr jetzt weiter mit diesen unappetitlichen Sachen machen wollt, dann muss ich leider zum programmatischen Teil nach oben gehen. Eigentlich müsste ich da sowieso hin, ich habe aber keine Lust. Was ich absolut faszinierend finde, ist, dass wir so ein gehobenes Niveau hier gerade pflegen und es sind trotzdem drei Leute im Tonstudio und hören zu. Die sind bestimmt schon eingeschlafen. Ich glaube auch. Oder die sind ganz neu und kommen auch nie wieder. Ich hab mir heute mal überlegt, ich höre mal an, was die Piraten so machen. Eieieiei. Dann haben sie doch einen guten Eindruck gekriegt, würde ich sagen. Ja, was ist dann wieder das Ergebnis davon? Spaßpartei. Ja. Ich würde sagen, das eine ist ein Spiegelredakteur, das andere ist ein Weltredakteur und das dritte ist ein Fachredakteur. Oh. Also bei zumindest einem glaube ich, dass es nicht stimmt. Ja, ich auch. Aber zurück zur Spaßpartei. Also ich finde ja, wir sind eine Spaßpartei. Ja, ich, Politik macht Spaß. Ich verteidige das auch ständig. Ich finde, also erstens, dieser Spruch von wegen mit 48 Euro so viel Spaß im Jahr, da ist was dran. Und so viele Freunde. Ganz ehrlich. Ja, und drei Freunde. Instagram bei Facebook. Aber nee, ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich zu uns auf den Stammtisch gehe, ich habe meistens ziemlich viel Spaß und das geht auch in den meisten AKs und das geht auch in den AGs und also meistens habe ich relativ viel Spaß in der Partei. Ja, mittlerweile machen wir sogar Parteitage Spaß. Also ich glaube, die Parteitage muss man auch mit Humor nehmen, oder? Also anders geht's auch irgendwie nicht. Ja, deswegen, ich fand in den Münsterklasse, da gab's ja oben ein Mikro, das so irgendwie keiner einsehen konnte. Da konnte man dann zwischendurch mal ein bisschen trollen. Das war in Dortmund leider nicht so gegeben. Ach, du warst das! Wie, was? Nein, ich doch nicht. Worum geht's? Jetzt ist es raus. Alle wissen es jetzt. Der Kain, was habe ich denn angestellt? Du warst also der LPT-Troll. Was habe ich denn da gemacht angeblich? Egal, aber du bist schuld. Ich finde das vor allen Dingen immer schön, wenn man so, wenn gewisse Leute dann irgendwie gegrillt werden sollen und dann braucht man einfach nur einmal in den Twitter schreiben, Popcorn! Und alle fragen so, hier, wer, wo, was? Das ist einfach schön. Ich mag das. Na komm, ist jetzt zwar schon noch viel länger her, aber der Kollege, der sich da von aus der Karibik da irgendwo in die Karibik, nicht Brasilien, da beworben hat, das war schon ziemlich geil, oder? Mit dem Papageien auf der Schulter, ja. Das fand ich auch cool. Das war schon so unendlich geil. Also für den Hörer, da hat jemand ein Video eingeschickt aus Brasilien, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wirklich Strand, Palmen, Papagei auf der Schulter, da war alles dabei. Ich finde, das kann man kombinieren. Erst dreht man so ein Video, stellt sich dann damit vor und dann zur Fragerunde geht man dann persönlich auf die Bühne. Ja, das hat er ja falsch gemacht. Es wurde doch gefragt, ob die Versammlung den Kandidaten befragen möchte. Und haben alle ja gesagt. Ist die Versammlungsleitung etwas ins Schwimmen gekommen, ne? Ich habe noch das Gesicht von Alexander Reinisch noch vor Augen, der dann grinsend auf der Bühne stand. So, wie jetzt? Aber wir wissen ja, wenn die Versammlung trollen kann, dann trollt die auch. Das ist einfach so. Ist doch schön. Ja. Jetzt nicht, weil ich seriös werden möchte oder so, aber habt ihr vorhin den Tweet hier von Volker Beck noch mitbekommen? Ich habe ja von ihm den Vorwurf bekommen gestern, dass ich ja Verbalinjurien verwende. Und er hat gerade auf einen Tweet in Sachen Schmidtlepp und Taus von Trollen gesprochen. Also, wenn das keine Verbalinjurien sind. Ja gut, dann mach mal Caps Lock an, hau Verbalinjurie in deine Tastatur rein und dann so viele Ausrufezeichen wie in 140 Zeichen halt noch reinpassen. Nein, er will doch noch den Podcast haben, hallo? Okay, dann macht das jetzt jeder andere, der gerade zuhört und einen Twitter-Account hat. Naja, ich hatte die gleiche Situation ja auch schon mit Jürgen Trittin. Der hat sich dann aber nicht weiter bemüht, mit mir zu sprechen. Mal gucken, ob Volker Beck das anders macht. Aber Volker Beck hat ja auch gleich angespielt auf die Schmidtlepp-Nummer, ne? Also habt ihr das gesehen? Wenn er sich nicht mehr meldet, ist das dann eine Nonverbalinjurie oder wie? Ja, ich glaube schon. Seine twitterale Injurie. Klingt auf jeden Fall wichtig. Finde ich auch, ja. Dank Volker Beck. Twitteralinjurie, ist das irgendwie heilbar oder so? Ich weiß nicht. Das kommt drauf an. Auf den Grad der Injurie. Das ist meistens so, oder? Glaubt ihr, dass Volker Beck sich diesen Podcast bis zu Ende anhört? Nein, ich glaube so in einer Viertelstunde oder so können wir anfangen, über ihn herzuziehen. Oder was meinst du? Nee, der hört sich das lange nicht an. Wenn überhaupt, lässt er ihn anhören. Das wäre ein Grund, vielleicht doch sich aufzustellen zu lassen. Ich möchte mal Leute haben, die für mich irgendwas anhören. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es eher andersrum machen. Ich möchte Leute haben, die mir den Rücken frei halten, damit ich mir solche Dinge anhören kann. Das klingt schon besser, ja. Kandidierst du, Kaimi? Ich wähle dich. Da habe ich ja schon mal einen, ja, keine Ahnung, also ich kann mir vorstellen, das zu machen, aber... Ja, guck mal, Kaimi, und du musst es noch nicht mal Tobi Geld dafür geben. Ja, dann können wir uns lassen wir das mal einfach so stehen, oder? Jetzt macht's auch noch öffentlich, genau. Ach, Mist, schon wieder was falsch gemacht. Ich glaube, das wird nix. Also damit haben wir den Kaimi, der kandidiert. Ja, super, setz Gerüchte in die Welt, das kommt immer gut. Ja, ich habe ja immer schon Gerüchte über dich auf Twitter in die Welt gesetzt. Das ist normal. Das ist gut. Was hast du denn geschrieben? Dass du ein FDP-U-Boot bist, hast du selber gesagt. Also von daher ist es auch kein Gerücht, ne? Kaimi, habe ich mich nicht schon als Wahlkampfmanager bei dir beworben vor Monaten? Ja, ich glaube schon. Kriege ich da nochmal ein Feedback? Ja, ich weiß ja noch gar nicht, ob es eine Stelle zu besetzen gibt, ne? Aber ich werde das für die Fraktion machen und mich zeitnah bei allen Bewerbern zurückmelden. Alles klar. Ja, nee, ist klar. Ach, das war das, ja, zeitnah, genau. Habe ich was verpasst? Das war ein zeitnah. Ja, genau. Ich sag mal so, es wäre ja schön, wenn man wenigstens irgendwas gehört hätte daraufhin, dass man sich mal beworben hat. Also ich habe was gehört. Naja, ich nicht. War wahrscheinlich auch eine andere Stelle. Also ich kenne jemanden, der hat sich beworben, da hat er lange, lange nichts gehört, da hat er ein Gespräch gehabt, seitdem hat er bis jetzt lange, lange nichts gehört, die Stelle ist aber auch noch nicht vergeben. Und ich rede nicht von mir, ich habe einen besten Job. Tja. Ist das jetzt irgendwie ungewöhnlich? Ja, ich weiß nicht, also ich finde, da kann man dir auch mal in Schutz nehmen. Ich weiß jetzt nicht, um welchen Job es bei dir geht, Bernd, da bei der Geschichte, die du erzählt hast und wie lange die schon offen ist. Aber ich glaube, am Anfang hatten die einfach so viel um die Ohren. Da hatte, glaube ich, auch keiner wirklich Lust, sich um Personalsachen zu kümmern. Ist natürlich doof, wenn es dann einfach liegen bleibt. Aber was willst du machen? Ja, kannst du zumindest die Leute, die sich ärgern, auch verstehen, ne? Ja klar, also was super gewesen wäre, wäre wenigstens irgendwie so ein Autoresponder. So, die Mail ist eingegangen, keine Ahnung, wann wir uns melden könnte, was dauern oder sowas. Ja, das finde ich auch immer ganz toll, so ein RT-Gedöns mit Nimmerchen. Ja, aber das wäre besser gewesen als nichts, weil wenn deine Mail einfach irgendwie so im schwarzen Loch versickert, ist auch nicht so toll. Stimmt, dann weißt du nicht mehr, ob es angekommen ist. Das kann man ja, wenn man technisch ein bisschen versiert ist, noch machen. Es gibt ja die, Moment, lass mich nicht lügen, bevor ich hier eine falsche Abkürzung um mich schmeiße, die sogenannte MDN, Message Delivery Notification. Dann sagt der empfangende Webserver, Mailserver, ja, das Ding ist angekommen und dann bekommst du eine Meldung zurück. Das weiß jeder zu handeln. Wusste ich nicht mehr, dass es das gibt. Ja, wer ein Thunderbird benutzt, das kann man in Optionen beim Verfassen einstellen. Da gibt's halt einmal die MDN und das andere ist die, keine Ahnung, wie die Abkürzung heißt, die Lesebestätigung, wo halt der Empfänger dann gefragt wird, ob er das bestätigen möchte, dass er die Mail gelesen hat. Okay, das Programm, was ich benutze, heißt Mail. Oh, ja, aber was? Apple-Mensch. Was könnten wir, also die Piraten an sich, denn aus der ganzen Sache lernen, falls wir denn in den Bundestag einziehen? Aus was soll ich jetzt bitte lernen? Ja, kann man sowas besser machen. Was meinst du, die Personalangelegenheiten oder was meinst du? Ja, ich meine so generell. Ich sag mal, wir sind jetzt in 4 Parlamente eingezogen und alle 4 Parlamente hat am Anfang dieselben Startschwierigkeiten. Hat da irgendjemand mal einen, wir haben ja den Dings gehabt, das Bundestagsbarcamp. Geht diese Entwicklung weiter? Weiß da jemand was? Also gibt es eine Möglichkeit daraus zu lernen, dass sie nicht besser machen? Also erstmal gibt es da nichts, was man wissen kann. Aber es steht sicherlich mal fest, dass, das habe ich aus NRW gelernt, dass die Startschwierigkeiten zum großen Teil meiner Meinung nach echt überflüssig sind. Und da wären wir bei genau den entscheidenden Punkten. Kümmert euch um Dinge, die verdammt nochmal wirklich wichtig sind. Und wenn Fraktionssitzungen ausufern und über eine Kaffeemaschine diskutiert wird und das dann unendlich lange, dann muss jeder das Gespür besitzen. Man kann nur appellieren. Insofern ist das mit dem Lernen wirklich schwierig. Und das, was mir am wichtigsten wäre, wäre eigentlich, hey, die Nummer mit der Fraktionsdisziplin, die wir Piraten nicht wollen, ist bitteschön nicht falsch zu verstehen und macht bitte nicht aus allem eine Gewissensentscheidung. Aber ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Und das ist das Ding, was ich glaube, dass das manche Abgeordnete echt nicht verstanden hat. Das können wir aus der Sache lernen. Denn es gibt sicherlich Abgeordnete, ich rede jetzt nur über NRW, bei den anderen mag ich das Urteil nicht erlauben, die dann im Zweifel den Film fahren, ich bin jetzt gewählt und oh, mein Gewissen und ich muss auch jetzt meine Nummer da volles Gedeck durchdrücken. Und ich glaube, dass die es dann falsch verstanden haben. Und das können wir daraus lernen. Ich würde das jetzt nicht mehr unterstellen, aber um das plakativ zusammenzufassen, Fraktionsdisziplin nein, Selbstdisziplin ja. Ja, ich unterstelle das aber ganz klar. Also ich sage ganz klar, ich nenne keine Namen, aber ich sage ganz klar, diese Abgeordneten haben wir in der Fraktion, die aus allem eine persönliche Sache machen. Okay, also ich finde, wenn du den Vorwurf machst, dann kannst du auch Namen nennen. Könnte ich, werde ich aber nicht. Weil, tun. Also das meine ich ernst, weil das Problem bei so, sagen wir es einfach mal Pauschalkritik, auch wenn du ja gesagt hast, das sind nicht alle, oder gerade wenn du sagst, das sind nicht alle, ist ja immer, dass es im Zweifel die Leute auf sich beziehen, die gar nicht gemeint sind, und die Leute, die eigentlich gemeint sind, die sehen keinen Fehler und gehen dann davon aus, dass jemand anders meint. Ja, das stimmt natürlich, aber ich achte schon ein bisschen darauf, dass ich mit meiner Kritik ein wenig sparsam umgehe, weil ich auch denke, dass es einige gute Leute gibt und dass es auch in der Fraktion Dinge gibt, die richtig gut laufen. Und deswegen möchte ich nicht permanent schießen und mich in die Reihe derjenigen stellen, die einfach nur permanent über die Fraktion herziehen. Und deswegen möchte ich jetzt keine einzelnen Namen nennen. Und ganz ehrlich, dafür wäre mir auch der Abend bis jetzt so flachsig gewesen, um jetzt auf einem, der nicht da ist, da rumzuhacken. Können wir uns ja morgen nochmal für treffen. Ja, das können wir machen. Ja, also ich meine das ja auch nicht in die Richtung. Ich meinte wirklich so den organisatorischen Overhead, der geleistet werden muss, wenn, ich sag mal, was haben wir, wenn wir wirklich 5,1% erreichen, dann sind das 60 Leute, die da einziehen. Der Overhead, der da geleistet ist, das ganz organisatorische, ob man das nicht im Vorfeld schon irgendwie strukturieren könnte. Also es sind 30 ungefähr, okay, 30. Bei 5%. Aber ich meine, das sind auch schon mehr, als wir in NRW haben. Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man am besten schon einen Tag vor der Wahl, was natürlich nicht geht, A, jemand hat, der IT macht, und B, irgendjemand hat, der hauptberuflich für Bewerbungen zuständig ist. Damit genau das, was wir jetzt hier hatten, halt nicht passiert. Und wenn man sich jetzt vorstellt, es ist keine Sommerpause direkt nach der Wahl, was hier ja zum Glück, muss man sagen, so war, sondern es geht direkt los, dann ist ja noch weniger Zeit, sich um solche Dinge zu kümmern. Ich muss dazu sagen, ich war leider nicht auf dem Bundestagsbarcamp, weil ich nicht konnte. Deswegen weiß ich nicht, ob und wie weit da sowas schon besprochen wurde. Ja, ich war da, ich habe aber nichts mitbekommen, weil ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Aber ich sag, genau solche Überlegungen meine ich halt wirklich, dass der Start halt sauberer läuft als letztes Mal. Ich möchte da, die 20 jetzt in Nordrhein-Westfalen mal angesprochen, die haben das Beste aus ihrer Situation gemacht, sie haben da sehr viel lernen müssen und ich mache da keinen Vorwurf drüber. Das ist halt der ganz normale Startschwierigkeiten. Ich sag halt nur, klar, die hatte man, das ist vollkommen okay, man sollte halt nur für die Suche jetzt draus lernen. Richtig. Und jetzt sind wir schon wieder viel zu ernst und viel zu viel beim Programmatischen. Ich habe gerade was von Zombie-Karotten gehört. Könnt ihr dazu was sagen? Nö. Sag mal, Britta, jetzt kommen wir zu was wirklich Wichtigem. Wie steht's denn um den Salat? Der wird gerade noch von der Pizzeria eingesammelt. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil der Evi hat hier gerade was retweetet von Killer Dicke. hier steht, ich höre zu und bin kein Journalist. Der ist aber ziemlich knallhart, dass er so lange noch zuhört. Ja, dann können wir ihn doch eigentlich mal belohnen und auch mit hier reinziehen, oder? Ah, Entschuldigung. Ich muss, ja natürlich. Ich sehe gerade noch einen Tweet von Mr. Topf, den finde ich auch schön. Es geht um den Abgang von Schmidtlab heute. Erschreckend ist in der Tat, dass Medien auf so einen Abgang mehr anspringen als auf Inhalte. Hat er recht. Ja, der Ace Point war da auch leicht angesäuert und hat einen entsprechenden Feed bei Piraten NRW abgesetzt. Was hat er geschrieben? Guck eben selbst nach. Moment, ich such's raus. Ich möchte mal eben kurz Hallo sagen an Dicke. Hallo, S. Dicke. Hallo Sebastian. Hallo Sebastian. Hi Sebastian. Hi. Also der Achim hat ja auch über die Liste geschrieben, der Daniel hätte dringend irgendwie für seinen Urheberrechtskram irgendeine Show machen müssen, damit das irgendwie auch mal irgendwie so erwähnt wird oder so. Und dann kam halt dann auf Twitter dann raus oder hat er dann geschrieben, in den Boulevard schaffen es offensichtlich nur mit schlechter Arbeit oder schlechtem Stil und dann erst den Artikel über Schmidtlabs Urheberrechtsvorschlag und dann den über den Abgang heute. Aber ein bisschen böse darf man ja mal sein. Ja, darf man, aber das ist jetzt auch wieder nur Bashing, oder? Also letztendlich, das ist, das ist immer schwierig. Naja, aber ich meine, dass für die Medien etwas Außergewöhnliches, interessant ist, ist wohl allen bekannt, oder? Ja, hier waren sie ja, also das ist übrigens ein Punkt, den ich von unserer Fraktion gut finde. Hier waren ja die Medien regelrecht enttäuscht, dass die Piraten da im Parlament keinen Aufstand machen, sei es irgendwie in Reden völlig ausfallend werden oder in bunten Klamotten und mit langen Haaren auftauchen. Na, die Grünen haben das ja auch wohl damals gemacht, als sie in die ersten Landesparlamente eingezogen sind, soll es ja so gewesen sein, dass die Grünen einfach mal programmatisch gar nichts gemacht haben, so die erste Legislaturperiode. Und wir werden immer mit den Grünen verglichen und da kommen jetzt die Piraten an und die arbeiten. Was soll denn der Scheiß? Ja, aber da sind wir dann wieder beim Punkt. Das interessiert ja keinen. Da wird kaum drüber berichtet und eigentlich hatten sich alle drauf gefreut, dass wir ein bisschen bunter sind, so wie die Berliner ja teilweise und dann halt mal Stoff für Boulevardschlagzeilen liefern. Was wir dann nachträglich ja auch das ein oder andere Mal gemacht haben. Unsere Hauptaufgabe wird sein, den Leuten zu erklären, hör mal, wir wollen Politik machen und das machen wir gerade und jetzt zeigen wir euch, was wir tatsächlich getan haben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, und ich finde es gut, dass man sich dann anderweitig hier ein bisschen zurückhält. Man merkt ja auch, dass die Medien schon relativ verzweifelt sind, wenn sie schon sich über Rias Tweets da irgendwie hermachen. Also das ist schon Verzweiflung. Das ist Verzweiflung. Das kann nichts anderes sein. Es muss aber eine schlimme Verzweiflung gewesen sein, weil sie 2 Jahre gebraucht haben, um die endlich zu entdecken. Naja, die haben uns teilweise gehypt und hochgelobt, damit wir reinkommen, damit sowas berichten können. Jetzt haben sie nichts zu berichten, jetzt müssen sie selber was suchen. Jo. Meine These. Ja, wobei, also ich ja jetzt auch fand, wenn man mit solchen Pressemitteilungen ins Land geht, wie das jetzt vor 2 Tagen geschehen, dann kann man auch, dann kriegt man auch komische Kommentare und dann ist es auch kein Wunder, wenn sie dann wieder seltsame Sachen über uns berichten. So, liebe Krähen des Kollegen, ich werde jetzt unromantisch. Ich höre, der Salat ist da. Ich möchte jetzt Abend essen. Wenn ihr dann irgendwann wollt, dann schmeißt meine beiden User einfach mal raus. So kickt mich dann vom Server. Wie, jetzt ohne Chef weitermachen? Das gibt nicht. Gäh. Na, wir haben auch die 2 Stunden voll jetzt, oder? Der Bernd ist voll. Verlangen eine Revolution. Genau. So, tschüss zusammen. Ich habe Hunger. Mahlzeit. Tschüss. Guten Hunger. Guten Hunger. Aber denk du nicht dran, mich zu kicken, weil sonst wird meine Festplatte so voll. Du glaubst ja nicht, dass wir das machen. Tschüss. Tschüss. Okay, ihr Lieben, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Ich verabschiede mich dann auch. Es war sehr schön mit euch, sehr unterhaltsam. Ja, ich hoffe, man spricht sich bald mal wieder. Tschüss. Du sollst doch nicht lügen. Tschüss. Ciao. Musst du den Tobi jetzt füttern, oder wie? Ja, hör mal, der wird fast 40. Natürlich muss ich den füttern. Oh, das ist gemein. Ich werde auch bei 40. Aber ich führe das bei uns zu Hause auch jetzt ein. Haben wir überhaupt irgendjemanden, der noch kicken kann? Also ich habe hier keine Rechte, die will mir ja niemand geben. Nein. Als U-Boot kriegt man ja keine. Bernd, glaube ich, kann noch. Wir versuchen das einfach mal. Ja, ich kann das U-Boot rauskicken. Aber nur in einer Saal. Ich kann ihn, glaube ich, nicht direkt kicken, oder? Kannst du mir denn auch Rechte geben? Nö, ich kann dich nur ziehen, ich kann dich nicht kicken. Außerdem ist mir jetzt auch die Zeit gekommen. Ja, wir müssen hier dringend noch weitermachen. Ich müsste nämlich eigentlich arbeiten. Ach, und damit du nicht arbeiten musst, machst du jetzt mit uns Podcast. Das war der Plan. Also falls mein Arbeitgeber mithört, es geht gerade um Uni-Arbeit. Das ist also nicht so schlimm. Was machst du? Wo arbeitest du? Für wen arbeitest du? Das ist streng geheim. Du arbeitest für den Bundesnachrichtendienst? Nebenberuflich auch, ja, aber das darf auch keiner wissen. BND, FDP, Landtag. Wann kommst du zu wichtigen Dingen? Alles bei uns auf Twitter. Hey! Eigentlich mache ich gerade wichtige Dinge. Ich bespaße ein Kind. Wobei bespaßen heißt, Finger in den Mund stecken und nuckeln lassen. Das ist also auch nicht so viel Aufwand. Und wie sehr gehen uns gerade die Themen aus? Ja, erzähl ruhig mehr. Was war denn noch los diese Woche? Und nein, ich möchte jetzt nicht von der KMV in Düsseldorf erzählen. In Düsseldorf war doch KMV, erzähl mal was. Genau, ja, da der Patrick und die Vako, die waren, glaube ich, da. Nee, Kaimi war da sogar Versammlungsleiter. Also der kann da am besten erzählen. Der war nämlich auch nicht rauchend die ganze Zeit vor Ort. Andrea und ich haben uns immer abgewechselt mit dem Rauchen, ne? Ja, weil es gab ja nur einen Platz, den wir uns teilen mussten. Ja, glücklicherweise habe ich dich auf den Schoß nehmen können. Jetzt verbreitest du aber deutschlandweit Gerüchte, also... Ja, war ja eigentlich ziemlich langweilig. Das musste jetzt nicht peinlich sein. Ich hatte mir mehr erwartet. Auch ein paar ganz gute Entscheidungen haben wir da schon getroffen, fand ich. Popcorn hattet ihr auch da, oder... Haben wir aber nicht gebraucht. Brauchten wir aber nicht so sehr. Am Anfang war ein bisschen Popcorn angesagt, nachdem Mike Nolte, Jonas Völker und Kaimi sich um die Versammlungsleitung gekloppt haben und sich dann letztendlich auf ein Team geeinigt haben. Das war noch ganz lustig. Also eigentlich wurden wir auf ein Team geeinigt, weil wir alle nicht mit abgestimmt haben. Ja, aber die Sprüche waren gut. Und außerdem haben wir dann ja auch direkt in den ersten 5 Minuten gemerkt, dass das eine tolle Idee ist, wenn man ein Team hat und nicht einer den Hut auf hat und man sich dann uneins ist über die Geschäftsordnung. Genau, und dann noch jemand aus Köln, jemand aus Düsseldorf und jemand aus Dortmund, da gab es dann auch nochmal Zündstoff. Wer von euch hat denn Zugriff auf den NRW-Twitter-Account? Niemand? Achim, oder? Der Achim Müller. Ich könnte jetzt noch mehr böse Fakten als Gerüchte verbreiten. Ich habe gehört, dass das Passwort für den Piraten NRW Identica-Account verloren gegangen ist. Habe ich auch eben gelesen. Wir haben euch irgendwann mal den YouTube-Kanal der nordrhein-westfälischen Piratenpartei befreit, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wer darauf Zugriff hat. Man weiß es nicht, aber im Zusammenhang mit dem Identica-Account der Piratenpartei NRW kann man ja noch ein bisschen Werbung machen. Es gab jetzt... mache ich jetzt einfach, bin so dreist. Es gab im Liquid Feedback im Bund eine Abstimmung, die positiv ausgegangen ist dazu, dass man mal guckt, ob man nicht einen eigenen Statusnet-Server aufsetzen kann. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist eine freie Alternative zu Twitter, also für Microblogging. Und hat den großen, großen Vorteil, dass es nicht einen zentralen Server gibt, sondern dass jeder selber einen aufsetzen kann. Die größte Installation, also quasi die Beispielinstallation ist Identica, identi.ca, wo ganz viele Leute sind, ich zum Beispiel. Und ja, wenn die Bundes-IT einen eigenen anbieten würde für Piraten, dann könnte man sich da so gegenseitig und quer und durch die Gegend folgen und da tolle Dinge mitmachen. Die einzigen, die ausgesperrt sind, sind die bösen Twitterer, weil das ein schöner Walled Garden ist und da niemand rein und raus darf. Und das nennst du jetzt Werbung? Ja, das ist Floss-Lobbyismus. Ich darf das. Du beschimpfst uns als böse Twitterer und dann, ja, ich hab's verstanden. Ja, vor allem redet ja dann von einem abgeschlossenen System, wo keiner rein kann, außer wir. Kann man das denn von außen lesen dann, was da geschrieben wird? Das kann man von außen lesen. Wenn du zum Beispiel meine Ergüsse haben willst, dann kannst du das unter identi.ca/kaimi reinziehen und ja, dich aufregen. Oder es einfach lassen. Es gibt sogar schon eine Pirateninstanz, in Anführungszeichen, das ist pirati.cc. Das macht im Moment einer quasi aus Spaß auf einem eigenen kleinen Stück Hardware, das aber viel zu klein ist für viele Leute. Könnte man ja mal überlegen, was man damit macht. Ach, es ist schön, Leute zu sehen, die rechnen können, aber ist egal. Ich bin jetzt weg. Wohin? In meinem Bett und meiner Frau zusammen noch einen Film gucken und dann schlafen und Erkältung ausprobieren vor Abflug. Ja, ja, Film gucken. Mhm. Jo, dann sagen wir doch einfach mal, machen wir doch einfach mal irgendwie Schluss für heute, oder? Ist ein bisschen eher so die Luft raus. Jo. Ja, wir haben auch 2 Stunden, oder? Locker. Boah. Ja, ja, haben wir. Wenn man die Stille rausschneidet, wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger als 2 Stunden. Dann lassen wir die einfach drin. Und ich habe gehört, wir machen das jetzt regelmäßig. Oh ja. Plus 1. Du sollst nicht drohen. Ja. Tschüss dann. Schönen Urlaub, Bernd. Tschüss. Euch noch viel Spaß. Bin dann auch weg. Jo, alles klar. Also haben wir jetzt hier offiziell Schluss gemacht? Klopfen. Ja, hört sich so an. Gut. Ja, aber gut. Wir können halt nicht kicken. Von daher werden wir aufgenommen. Tja, kann ja jemand, wenn jemand die Aufnahme hört, dann bitte kurz den Tobi anrufen, dass er dann jetzt endlich sich ausloggt, damit die Festplatte nicht voll wird. Sehr gute Idee. Alles klar. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss, Bernd. Ja? Lass uns einmal eben ins Grähnest hüpfen. Ja, ist okay. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.